Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine mächtige Gegenwart hier, Herr. Danke, Herr, dass wir hier sind heute Abend, um dir zu begegnen, Herr. Weil wann immer sich zwei oder drei versammeln in deinem Namen, Herr, dann ist eine Begegnung mit dir vorprogrammiert. Und Jesus, wir sagen dir einfach von ganzem Herzen, wir lieben dich. Wir lieben dich, Herr. Wir sind begeistert von dir, Herr. Halleluja, Herr. Wir danken dir für all das Gewaltige, was du schon in unserem Leben getan hast, Herr. Und wir danken dir für all das noch Gewaltigere, was du noch für uns vorbereitet hast, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Oh, wir danken dir, Vater. Oh, und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du hier bist heute Abend. Und dass du uns ganz neu mit der Gegenwart des Himmels füllst. Halleluja. Spüre ich heute. Dass du einfach uns ganz neu abfüllst mit deiner Herrlichkeit, Herr. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Haha. Halleluja. Oh, und Heiliger Geist, wir machen dir Raum wirklich in unserer Mitte. Wir machen dir Raum in unseren Herzen. Wir machen dir Raum hier in diesen Jüngerschaftstreffen, Herr. Danke, Heiliger Geist. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, Sharana man, da da da da da da da. Oh, da da da da da. Ja, da da da da. Shara. Ja, da da. Heiliger Geist, geh tiefer. Geh tiefer bei jedem Einzelnen von uns. Danke, Herr, dass du wirklich diesen Neubruch brichst, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du bei jedem Einzelnen von uns noch tiefer stichst, Herr. Danke, Herr, dass wirklich auch dieses ganze Thema Befreiung, das wir die letzten Wochen und Monate hatten, Herr. Danke, Herr, dass es bei jedem Einzelnen von uns noch tiefer geht, Herr. Herr, dass jeder Einzelne von uns wirklich von jeder Altlast, von jeder Bindung, Herr, von jeglicher Unfreiheit der Seele, auch von all den Dingen, wo wir schon dachten, dass es ein Teil unserer Persönlichkeit ist, Herr. Danke, Herr, dass du uns freisetzt, Herr. Danke, Herr, dass du so tief hineingehst, Herr. Herr, wirklich an die tiefsten Punkte unserer Seele, Herr. Herr, und dort all das, was nicht hineingehört, herausholst, Herr. Halleluja. Wir danken dir, Herr. Und dass du uns wirklich von Freiheit zu Freiheit führst, Herr. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Halleluja. Danke dafür, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Ja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Gut, nehmt einfach mal Platz. Halleluja. Wenn jemand einen Eindruck hatte auch, sag's ruhig weiter. Du hattest einen Eindruck, ja. Ich höre einfach total das Schreien wirklich der Menschen. Und es ist wirklich dieser Schrei, einfach der Aufsteigen, dieser Schrei nach den Söhnen, nach den offenbaren Söhnen. Die ganze Schöpfung sehnt sich und es sind natürlich auch Pflanzen und Bäume, aber es sind vor allen Dingen die Menschen, die noch nicht errettet sind. Und da ist ein Schrei in ihnen, einfach nach den Söhnen und wirklich Jesus kennenzulernen. Und ja, Gott ermutigt dich. Einfach schau nicht auf die vermeintlich zu sind, sondern hör den Schrei, lass diesen Schrei, der da ist, von vielen, vielen Menschen, lass den einfach an dein Herz ran und sei einfach offen und bereit, einfach diesen Menschen zu dienen, diese Menschen aufzunehmen, diesen Menschen zu Jesus zu führen, weil es ist dieser Schrei, ich höre den einfach und der ist da, einfach der Schrei der Seelen, vielleicht ist ihnen das selber nicht wirklich bewusst, aber in ihnen ist dieser totale Schrei, dieser Schrei nach Befreiung, dieser Schrei nach Erlösung, dieser Schrei nach Vergebung, dieser Schrei nach Liebe. Halleluja, und du bist die Antwort, weißt du, jeder einzelne von uns ist die Antwort für diesen Schrei. Halleluja, Amen. Amen. Yes. Ich hatte ihn so gesehen, wie wir im Kreis standen und jeder hat einen anderen an der Hand gefasst. Und das war eine ganz starke Bindung. Und dann kam der Heilige Geist in unsere Mitte und der hat sich so ausgebreitet, dass unser Kreis irgendwie immer größer geworden ist und unsere Arme sind immer länger geworden. Also unser Radius ist auch immer größer geworden und es haben immer mehr in unserer Mitte einfach Platz gehabt. Amen. Und das eine hat mit dem anderen zu tun, weil wenn wir den Schrei der Menschen hören, dann werden die Menschen auf das aufmerksam, was wir haben, und dann werden sie zu uns gezogen. Und ich glaube tatsächlich, ich glaube das wirklich, dass alles, was wir auch hier machen, in diesen Jüngerschaftskreisen, machen wir im Grunde genommen stellvertretend auch, wir machen es natürlich für uns, ist klar, aber wir machen es auch stellvertretend für die Menschen, denen du und jeder Einzelne von uns dann wieder dient in seinem Umfeld. Ja. Das heißt, es geht wirklich um diese Multiplikation. Es geht wirklich darum, dass das, was wir empfangen haben, dass wir es weitergeben und dass es sich multipliziert und dass Jünger hervorbringen und dass Mentoren hervorbringen, die dann wieder Mentoren hervorbringen und Jünger hervorbringen und wieder Jünger hervorbringen und so weiter. Es geht wirklich um diesen Multiplikationsprozess, der immer stärker in Gang kommt. Halleluja. Und der Kern des Ganzen oder das Herz des Ganzen ist das Herz Gottes. Ja, das Herz Gottes für die Verlorenen, für die Gebundenen, für die Kranken, für die Not der Menschen. Das ist das Herz Gottes und das ist sozusagen der Motor hinter dem Ganzen. Und der läuft in dir. Amen, ist der Motor des Herzens Gottes. Leg einfach mal deine Hand auf dein Herzen. Sag einfach mal, ich habe das Herz Gottes. Ich habe das Herz Gottes. Das Herz meines himmlischen Vaters. Ich lache, wenn er lacht. Ich weine, wenn er weint. Ich strecke mich aus, nach denen er sich ausstreckt. Ich liebe, so wie er liebt. Ich habe ein Herz für die Menschen, für die Verlorenen, für die Gebundenen, für die Kranken. Und ich glaube, dass durch mich das Herz des Vaters zu Ihnen kommt. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Darfst du nie aus dem Auge verlieren, bei allem, was du tust. Noch wichtiger als die Kraft Gottes ist die Liebe Gottes. Amen. Alle echte Kraft Gottes wird angefacht durch die Liebe Gottes. Wie mal ein Mann Gottes, mit dem wir mal zusammen waren, gesagt hat, er hat gesagt, wenn du mehr nach der Liebe Gottes in deinem Herzen zu den Menschen strebst, als nach der Kraft in deinen Händen, dann wirst du dir um die Kraft keine Gedanken machen müssen. Wenn du zuallererst nach der Kraft strebst, dann kann es sein, dass es nicht richtig funktioniert. Aber wenn du zuallererst nach der Liebe strebst, musst du dir um die Kraft keine Gedanken mehr machen. Weil die Liebe ist ja die stärkste Kraft. Das heißt, sie facht die Geistesgaben an, sie facht die Heilungsgaben an, sie facht die Befreiungsgaben an, sie facht all das an. Es ist die Liebe, das Herz des Vaters, die Liebe des Vaters, sie facht alles andere an. Oi, oi, oi, oi, oi. Und das Erste, was du immer wissen musst, ist, er liebt dich so sehr. Er liebt dich unendlich. Das ist das Wichtigste, weil du kannst die Menschen nur so lieben, wie du dich selber geliebt weißt. So. Unbewusst, immer unbewusst. Du wirst immer nur so die Liebe weitergeben können, wie du dich geliebt weißt von deinem Vater. So kannst du die Menschen lieben. Immer wenn du feststellst, oh, da ist ein Mangel irgendwie an Liebe oder so in meinem Herzen, dann hängt es immer zuerst mal damit zusammen, dass du noch mehr die Begegnung mit seiner Liebe brauchst, sodass du tiefer weißt, dass du geliebt bist. Da sind wir dann auch wieder beim Thema Befreiung, weil oft sind es ja Dinge, die dieses Bewusstsein der Liebe des Vaters in unserer Vergangenheit getrübt haben durch negative Erfahrungen, durch Traumata, durch Missbrauch, was auch immer, was alles. Ne? Das deckelt ja sozusagen die Erfahrung der Liebe des Vaters und damit sind Menschen sich nicht wirklich dessen bewusst, dass der Vater für sie ist und sie liebt und deswegen können sie die Liebe nicht wirklich fließen lassen, weil sie gar nicht kennen. Ja? Und deswegen ist dieses Thema Befreiung tatsächlich ein wichtiger Schlüssel. Das Thema Befreiung ist nicht einfach nur deswegen wichtig, damit Leute irgendwie von Sünden frei werden, sondern das ist eigentlich erst die zweite Folge. Sondern das Thema Befreiung ist eigentlich deswegen so entscheidend, weil alle echte Befreiung führt dahin, dass du dir der Liebe deines Vaters tiefer bewusst wirst. Amen. Alle echte Befreiung nimmt Dinge weg von deiner Seele, die dich daran gehindert haben, die Liebe des Vaters zu erkennen, zu glauben, an dich ranzulassen und damit auch durch dich fließen zu lassen und weiterzugeben. Halleluja. Also, wir sind ja jetzt eigentlich am Ende mit dem Thema Befreiung. Wir haben das letzte Mal ja die letzte, so viel ich weiß jedenfalls, das letzte Arbeitsblatt fertig gemacht. Das heißt aber noch nicht, dass das Thema erledigt ist. Sondern damit beginnt es jetzt eigentlich. Ja. Das heißt, es ist ganz wichtig einfach, zum einen für dich selber, jetzt nicht, dass du ständig guckst, brauche ich noch Befreiung oder so, aber dass du immer mal wieder wirklich da drüber schaust, dir das zum einen im Hinblick auf dich selber anschaust, die Dinge, die wir besprochen haben oder auch das nochmal anhörst. Gerade das letzte Mal haben wir auch einige tiefgehende Sachen besprochen, dass du nochmal anhörst, die Arbeitsblätter dir nochmal anschaust und so weiter. Und natürlich dann auch im Hinblick auf Menschen, mit denen du zu tun hast, ja. Weil manchmal hilft dir das einfach, um klarer zu sein, bevor du vielleicht ein Seelsorgegespräch hast mit einer bestimmten Person. Vielleicht sind bestimmte Strukturen bei der Person oder du liest dann diese Arbeitsblätter zum Thema Befreiung, dann sagst du, oh, das ist ja eigentlich das. Ne? Weil manchmal muss man ja auch dahinter schauen. Manchmal sind ja die vordergründigen Probleme so oder so, aber dahinter steckt zum Beispiel Bedürfnis nach Befreiung eigentlich von bestimmten Geistern oder bestimmten Mächten, die im Hintergrund stehen und plötzlich merkst du, ja stimmt, das ist ja eigentlich da. Ne? Und da würde das immer wieder helfen, auch diese Blätter, diese Arbeitsblätter. Zettel darf ich ja nicht mehr sagen. Ne? Das zu abwerten, Zettel ist zu abwerten. Hat mir jetzt jemand erklärt. Ja? Also sagen wir Arbeitsblätter. Wir werden das Ganze auf. Okay. Ja, macht es. Es sind alle da, ja. Passt schon. Gut, können wir machen. Genau, super. Also, ja, bitte. Kannst du rangehen, weil ich wurde jetzt nochmal von Hamburg aus aufgefordert, dass immer jeder ins Mikrofon geht, weil wir sonst nichts hören. Ich habe das gerade am Sonntag erleben dürfen, wo wir die Neubekehrten dann nach oben genommen hatten. Da habe ich so eine Frau gehabt und da habe ich so irgendwie, ich habe eigentlich nur einen Satz gesagt, dann hat sie schon geheult und dann hat sie ein bisschen so erzählt und habe ich gedacht, oh, das habe ich gehört letztes Mal. Und dann haben wir gebetet und dann habe ich einfach auch Liebe ausgesprochen über ihr und so und dann habe ich auch Mächte gebunden und dann hat sie hinterher gesagt, da hast du die Mächte gebunden hast oder da, wo du das gesagt hast mit Befreiung und so, das ist ganz leicht geworden in meinem Herzen und ich habe echt was gespürt und jetzt geht's mir viel besser. Dann habe ich gedacht, wow, ich hab's. Da ist die Anwendung beim Thema Befreiung. Ja, möchte noch jemand ein Zeugnis erzählen? Vielleicht gibt's ja sonst noch Zeugnis. Es war auch letzte oder vorletzte Woche war das, wo ich ein Gespräch gehabt habe. Bin von der Person vieles gefragt worden, neu bekehrt. Und dann habe ich gesagt, ganz wichtig ist halt, dass wenn man das nicht so gewöhnt ist mit diesem, also wenn man karg aufgewachsen ist, auch emotional karg, und jetzt einfach gewöhnt ist mit trockenem Brot und jetzt ein riesen Festbankett hat, dass einem das erstmal richtig bewusst wird. Und dann hat die Frau, sind auch die Tränen gekommen, weil sie gesagt hat, ich habe tatsächlich als Kind, habe ich trockenes Brot und Wasser bekommen und habe zuschauen müssen, dass die anderen richtig gut gegessen haben. Ja. Und das war dann, ja, genau. Stark, wow, super, powerful, stark. Noch jemand ein Befreiungszeugnis aktuell? Noch eins, also. Ich fand es so schön, weil wir arbeiten ja auch zusammen und ich hatte ein Gespräch mit jemand und da habe ich gedacht, da muss ich das irgendwie mit der Befreiung klar machen. Das ist mir auch letztes Mal klar geworden. Und hat sie gesagt, ja, ja, sie war morgens schon bei der Milada und sie hat auch um Befreiung gebeten. Und ich denke, danke, Milada. Und dann hat sie gesagt, da ist auch echt was gegangen, aber, und dann haben wir ein bisschen geredet. Dann habe ich gedacht, so, und jetzt braucht die nur den vierten Punkt, nämlich die Gnade. Und das, weil wir das ja letztes Mal so besprochen haben, und das habe ich ihr dann so gegeben, und hat sie gesagt, das war dann so rund einfach plötzlich so morgens das eine und nachmittags dann noch das zweite dazu und das war dann echt ein tolles Paket. Geistliches Teamwork. Wunderbar. Stark. Halleluja. Valerie? Mir ist es nachgegangen, was der Georg noch gesagt hatte zum Thema Sachen mitgehen oder stehlen. Da sind mir auf einmal so ein paar Sachen eingefallen, wie ich als Vierjährige im Kindergarten, das habe ich nie meiner Mutter erzählt, mich irgendwie was mitgehen lassen. Aber es war interessant, weil das weiß man. Also kann man sich dran erinnern und man wusste auch, dass es damals schon, dass es nicht gut war. Und dann habe ich also an den Kindergarten geschrieben und habe denen Geld also mitgeschickt, weil die hatten nirgends eine Kontonummer auf der Internetseite und das war für die Seele richtig unangenehm. Das war echt spannend. Und dann stand ich im Unterricht und also habe irgendwas mit meinen Schülern geredet und mittendrin, mitten im Satz, da ging so was ganz anderes, ist mir eingefallen. Ich habe irgendwie mal als Jugendliche habe ich ein Buch in der Bücherei total toll gefunden und dann habe ich das nicht mehr zurückgegeben. Ich habe das zwar gezahlt dann, den Betrag quasi, weil ich ja gesagt habe, ich finde es nicht mehr, aber ich habe es behalten und mir ist eingefallen, dass ich das tatsächlich immer noch besessen hatte. Also ich bin ja umgezogen, mehrmals, auch seit ich studiert habe und ich war so erschrocken. Mitten im Unterricht ist mir das eingefallen und das habe ich letztens, das war echt die Überführung, völlig außerhalb vom Zusammenhang. Es ging irgendwie um Französisch, also es war wirklich was ganz anderes und das habe ich dann auch zurückgeschickt und das war echt ein total gutes Gefühl und ich habe auch gedacht, wie abgefahren, weil ich dachte, naja, ich hab da eigentlich mit Diebstahl, das war da im Kindergarten und so, aber sonst, und dann hat es mich wirklich richtig gerissen und ich war total schockiert, dass ich noch einen gestohlenen Gegenstand daheim habe und ich habe gespürt, das geht jetzt gar nicht mehr, das muss ich sofort entsorgen, das war richtig cool. Ja, es geht tiefer. Halleluja, ja, das ist gut. Ich habe das auch mal gemacht, also kurz nachdem ich mich bekehrt habe, damals habe ich auch in den Supermarkt, habe ich erzählt, okay. Halleluja. Noch irgendein Zeugnis, Befreiung, selbst erlebt oder passiert bei jemand anders? Okay. Gut, gibt's von eurer Seite aus zu dem Thema aktuell noch, es waren jetzt wieder ein paar Wochen Pause dazwischen, gibt's noch irgendwelche Fragen, die vielleicht seither aufgekommen sind zu dem Thema Befreiung? Auch im Umgang, vielleicht hattest du mit jemandem zu tun, wo du dir nicht sicher warst oder dachtest, habe ich das jetzt richtig gemacht oder wie muss man das sehen oder so? Gibt's irgendeine Frage dazu noch? Seid absolut. Rundum allwissend. Nee, es geht ja um geistliche Erkenntnis, letztendlich nicht um Wissen in erster Linie. Und es ist einfach wichtig, dass dir das in deinem Bewusstsein drin ist, das Thema. Und der Heilige Geist wird dir noch viele Sachen zeigen. Und manchmal, das Interessante ist, manchmal zeigt einem Gott sehr klar irgendwelche Zusammenhänge beim Thema Befreiung, wenn man für eine bestimmte Person betet. Und wenn das dann aber erledigt ist, dann ist es auch wieder wie weg. Und wenn man mit dem nächsten Fall zu tun hat, muss einem Gott es wieder neu sozusagen zeigen. Ja? Das heißt, es gibt ja da nie ein Schema F. Bei jeder Person ist es immer ein bisschen anders. Ne? Und so kannst du immer den Heiligen Geist bitten. Ich habe schon oft Gespräche geführt, auch wo jemand hat mir erzählt, wie es ihm geht oder was das Problem ist. Und währenddessen habe ich innerlich gedacht, Herr, du musst mir sagen, was da die Lösung ist oder was der Schlüssel ist, weil ich weiß es nicht. Ne? Es hört sich furchtbar an oder schrecklich oder wie auch immer oder unlösbar oder sonst was. Also Herr, du musst die Antwort haben. Und dann hat mir Gott oft als Antwort einfach bestimmte Schemata oder Dinge gezeigt oder Geister oder Hintergrund Informationen einfach geben, wo ich plötzlich wusste, das ist der Schlüssel. Ne? Und so kannst du wirklich erwarten, dass der Heilige Geist dich nicht hängen lässt. Also immer wenn du dieses, du musst manchmal wirklich an diesen Punkt kommen, wo du wirklich so eine innere Frustration hast und sagst, Herr, ich weiß da nicht weiter. Und dann kann der Heilige Geist anfangen zu sprechen. Also erwartest total, dass der Heilige Geist wirklich zu dir spricht. Bleib nicht dabei stehen, wenn du sagst, oh, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter oder so. Das wäre das Schlimmste, was du machen könntest, dass der Person dann sagst, also du bist wirklich ein besonders schwerer Fall bei dir, weiß ich auch nicht mehr weiter. Sondern glaub wirklich, dass der Heilige Geist dir die Antwort gibt. Ja. Tatja? Und zwar, da war ich also in der Ukraine, vor ein paar Jahren war das, und da habe ich eine Freundin von mir gesehen, und da hat mir Heiliger Geist gezeigt, so wie Dämonen, also wie in einer Organisationsstruktur in unserer Firma, dass es eine Hierarchie gibt, ja. Und dass da ein also hauptdämonisch, also so Geist der Mager sucht. Und dann weiß ich nicht, wie man dann, wenn man das so viel sieht, wie kann man dann diese Dämonen, muss man dann auch den Hauptdämonen dann raus befördern oder die halt alle aufzählen oder ja. Meistens ist es diese Struktur ja wie so ein Stammbaum dann quasi. Genau, das ja. ist wie Organisation. Genau. Und letztendlich ist der oben steht, ist der vordergründige Geist, den die Person auch manifestiert, wie Magersucht zum Beispiel, das ist ja einfach festzustellen, entweder man hat es oder man hat es nicht. Aber dahinter hat dir der Heilige Geist verschiedene andere Geister gezeigt. Wenn du jetzt zuerst den Magersuchtsgeist angehst, aber die alle dahinter nicht, dann geht der nur vordergründig. Ne? Weil die dahinter sind die Schutzgeister. Also die Geister, die in den unteren Ebenen der Struktur sind, das sind die, die den Hauptgeist oben schützen. Ne? Zum Beispiel Ablehnung oder was auch immer, der Missbrauch, was auch immer dahinter steht, hinter dieser Magersucht. Die Magersucht ist sozusagen der vordergründige Geist. Deswegen der Hauptgeist, der steht sozusagen dann oben in der Hierarchie. Aber es ist falsch zu denken, dass man zuerst den in der obersten Hierarchie austreiben muss und dann die anderen. Oder auch, dass man nur den obersten austreiben muss und dann hat man die anderen automatisch mit erledigt. Sondern tatsächlich ist es dann so, wenn der Heilige Geist hier so eine Struktur zeigt, heißt es eigentlich, dass du die Geister dahinter zuerst austreiben musst, damit die oberen Geister gehen. Das wusstest du nicht. Ich wusste nur, was oben. Okay, ja. Gut, dann kannst du entweder den Heiligen Geist fragen, dass er es dir zeigt, oder wenn der Heilige Geist dir die Information dazu nicht gibt, dann ist es vielleicht auch nicht nötig, jeden Einzelnen zu kennen, aber dann würde ich trotzdem befehlen, jeder Geist, der diesen Geist der Magersucht schützt, jeden anderen Geist, vielleicht auch während du betest, kommen dir plötzlich Eindrücke. Manchmal kann man auch sozusagen, das ist dann wie im Krieg, weißt du, so ein sporadisches Feuer einfach mal in alle Richtungen. Ne? Sagst einfach, Geist der Ablehnung, das ist bei Magersucht fast immer irgendwie ein Thema, Ablehnung, Selbstablehnung, Ablehnung von anderen und so weiter. Du feuerst einfach in all diese Richtungen und schießt die alle mal ab. Ja? und gehst dann davon aus, dass das Hinterland von dem Geist abgeräumt ist. Ja, das ist die Terminator-Waffe. Und wenn du das gebetet hast, allgemein, aber auch so wie der Heilige Geist dich leitet konkret, dann schießt du den Hauptgeist ab. Weil oft, das kann auch manchmal sein, eben, dass ein bestimmter Geist nicht geht, solange man den Geist dahinter nicht bindet. Ne? Was nicht heißt, dass man immer sämtliche Verästelungen und so kennen muss mit Namen und 100 Geister mit Namen austreiben muss oder so. Aber die Zusammenhänge sind schon wichtig zu sehen. Ich denke, das hat ja damals der Heilige Geist so gezeigt. Ne? Wichtig ist einfach immer zu wissen, wenn so eine Hierarchie gezeigt wird, ist immer der Obere eigentlich der Letzte, den du austreibst. Obwohl es eigentlich der Wichtigste ist. Aber letztendlich müssen zuerst die anderen Sachen fallen. Ne? Ja, das ist so wie wenn sie zum Beispiel da im Syrienkrieg eine Stadt einnehmen, dann wird erstmal ein Flächenbombardement gemacht, dass alles im Loch verschwindet und dann werden erst die Haupttruppen geschickt und der Hauptnest wird ausgeräuchert. Ja. Ja, ist schrecklich im Natürlichen, aber im Geistlichen ist es sehr wichtig und gut. Ja. Okay. Es ging nur um eine Person, was Sie jetzt gerade gesagt haben, nicht um eine Firma. Ihr habt es jetzt gerade erst. Sie hat gesagt, sie hat. Sie hat es gesehen wie so eine Organisationsstruktur von einer Firma. Einer war der Boss und dann waren praktisch Unterebenen und so weiter, eine Hierarchie. Ja. Ja. Ich denke, das ist wichtig, dass du das sagst, dass mit der Priorität von, weil es, ich habe auch eine andere Lehre gehört. Irgendwann mal oder gelesen, dass nämlich das genügt, völlig genügt, den Haupt, also oben das Haupt abzuschlagen sozusagen und dann ist das Thema erledigt. Es kommt drauf an. Wie gesagt, das muss ich machen, wie es der Heilige Geist dir zeigt. Aber wenn der Heilige Geist schon die Unterstrukturen zeigt, dann kannst du auch davon ausgehen, dass es von Bedeutung ist. Ne? Ja. Was jetzt, genau. Was jetzt nicht heißt, dass du bei jedem Geist, den du austreibst, erstmal vorher sagen musst, so, und gibt es noch fünf andere dahinter und zeig mir die fünf Namen noch dahinter. Das nicht. Aber wenn der Heilige Geist es schon so zeigt, ne, dann sollte man das auf jeden Fall so angehen. Weil das sind wie Schutzgeister. Ne? Manchmal werden Dinge geschützt durch Hintergeister. Also gerade solche Geister wie Magersucht oder auch überhaupt jede Sucht, ne, hat normalerweise immer Hintergrund. Ne? Das ist ja nicht einfach, oder Pornografiesucht oder so, das hat einer ja nicht einfach nur so, sondern das, damit hat er irgendeinen Mangel irgendwann mal angefangen auszufüllen. Und den Mangel hat er, weil er sich zum Beispiel abgelehnt fühlt oder weil er sich minderwertig fühlt oder weil er nicht glaubt, dass es ihm noch irgendwas wird oder so. Ne? Und wenn das draußen ist, ja, also zum Beispiel gerade auch Selbstbefriedigungssucht zum Beispiel ist oft, gerade auch bei Männern oft das Thema, auch dass sie eigentlich gar nicht tief drin, gar nicht glauben, dass sie eine gesunde Beziehung führen können. Und deswegen glauben sie, unbewusst haben sie sozusagen dieses einfachere Ventil gesucht, ne? Weil sie unbewusst nicht daran glauben, dass sie eine gesunde Beziehung, also Beziehung zu einer Frau zum Beispiel, führen können. Und in dem Moment, wo dieser Unglaube gebrochen ist und wo sie im Glauben ergreifen, so, und ich werde eine super Ehe führen eines Tages, mit der richtigen Frau dann natürlich, und das im Glauben ergreifen, dass sie fähig gemacht sind von Gott, ne, kann schon sein, dass die Sache weg ist. Ne. Also es ist jetzt auch nicht das Schema F, das immer so ist, aber manchmal. Ne. Noch eine Frage? Ich hatte dir ja geschrieben am Sonntag von diesem Dreierteam, wo mir Frau, also zuerst der eine, dann der nächste und dann letztendlich ist sie beim dritten frei geworden. Und jetzt ist meine Frage, woran liegt es? Also ich hatte die Frau ja als erste, wobei neu bekehrt ist die mit hochgekommen, aber die war schon neu bekehrt. Das war dann wie so eine weiße Wand war das, wo nichts durchgeht, ja. Und ist jetzt, wenn so Geister da sind, ist das also generell, dass die Leute es nicht unbedingt wissen, oder hängt es auch damit zusammen, dass sie unbewusst vielleicht das auch nicht loslassen möchten? Beispiel so im Gottesdienst, jetzt wie gestern, wenn die zum ersten Mal im Gottesdienst war, kann es einfach damit zu tun haben, dass sie im Laufe des Gottesdienstes erst Vertrauen fasst, immer mehr, damit sich entspannen kann und deswegen auch die Geister loslassen kann, die du ansprichst. Ne? Es kann sein, dass sie am Anfang einfach nur verkrampft ist, zwar grundsätzlich will, aber nur verkrampft ist, weil sie nicht so recht weiß und oh, jetzt bin ich da draußen mit der Frau da, die ich gar nicht kenne und was ist jetzt und so. Das kann halt auch eine Rolle spielen. Und dann kann es halt sein, wenn sie dann weiter eingeweicht wird und dann kommt die nächste Person, dient ihr wieder und da merkt sie, oh, da wird sie auch nicht aufgefressen, sondern wird sie geliebt, ne, und so weiter. Und dann kommt sie zur dritten Person irgendwann und dann ist sie vielleicht tatsächlich schon so entspannt und so im Vertrauen, dass es tatsächlich loslassen kann. Ne. Das ist ja auch manchmal, selbst beim Thema körperliche Heilung manchmal so. Wenn Leute zu verkrampft sind, können sie in dem Moment gar nicht empfangen. Aber in dem Moment, wo sie loslassen, empfangen sie plötzlich die Heilung, die du vielleicht eine Stunde vorher schon freigesetzt hast, wo sie es nicht empfangen konnten. Aber in dem Moment, wo sie nicht mehr dran denken und sich entspannen, plötzlich können sie es empfangen. Ne. Also damit kann es auch zusammenhängen. So einfach menschliche Mechanismen. Ne. Am besten ist natürlich, wenn die Person schon kommt und sagt, ist mir alles egal, was hier ist, ich will frei werden. Und dann geht es sicher sofort. Ne. Aber das kann halt sein, dass die Person noch nicht so weit ist am Anfang. Ne? Hat noch gar keine Predigt hier gehört vielleicht, weiß gar nicht, wie es hier überhaupt abgeht. Ne? Und dann kann es eben sein, dass er auch irgendwie Angst hat und deswegen festhält, ne? Innerlich. Ne? Ja. Das ist also kein Problem. Ne? Das darfst du auch nicht persönlich nehmen. Du darfst jetzt nicht denken, okay, ja, wenn es erst bei dem Dritten gegangen ist, dann war ich wahrscheinlich der am wenigsten Gesalbte oder so. Und der Dritte war der Gesalbte oder so. Nee, das hängt damit nicht unbedingt zusammen. Ja, aber die Person hat schon immer noch einen gewissen Willen, mit dem sie auch Dinge halten kann. Ne? Und wenn sie noch nicht richtig offen ist, dann funktioniert es einfach auch nicht so. Ne? Noch eine Frage? Ja. Ich habe es am Sonntag, das habe ich dir schon geschrieben, habe am Sonntag wirklich was ganz Tolles erlebt. Da ist eine Frau gekommen, die war also echt was ich alles also alle Krankheiten und alles Mögliche. Und dann irgendwie der Heilige Geist hat mich so super geleitet. Es ist wirklich so leicht gegangen. Die war dann am Schluss wirklich wie ausgewechselt. Die hat laufen können, die Schmerzen waren weg, der Kopf war, also alles war klar irgendwie. Ich habe gedacht, das war wirklich der Heilige Geist. Ja, das war Heilung und Befreiung in einem. Und oft sind die Übergänge auch fließend, ne? Manchmal braucht es Befreiung, damit die Heilung fließen kann. Manchmal braucht es Heilung, damit sie die Befreiung richtig empfangen können. Also das kann alles miteinander zusammenhängen. Ja. Prima, also bleiben wir total dran bei dem Thema Befreiung. Wir tun es nicht in die Schublade legen, sondern es heißt, Jesus hat es ja gesagt in dieser Geschichte mit der syrophönizischen Frau, das kannst du ableiten, Heilung ist das Brot der Kinder. Befreiung ist das Brot der Kinder. Das heißt, es ist eben nicht so, dass Befreiung nur für Unbekehrte oder gerade frisch Bekehrte ist oder so, sondern Befreiung ist tatsächlich auch für alle die bereits durch Christus Kinder Gottes sind. Und gerade für die. Ne? Ja, weil Jesus hat ja zu der syrophönizischen Frau gesagt, du willst Befreiung, aber du bist gar kein Kind Gottes, du gehörst nicht mal zum Volk Israel, sondern du gehörst zu den Heiden. Und dann hat sie ja gesagt, ja, aber von den Brotkrumen kann ich ja auch Befreiung bekommen. Und Jesus hat es bestätigt. Das heißt, er hat ja gesagt, es ist nicht gut, das Brot der Kinder an die Hunde zu geben, so ungefähr. Und dann hat sie gesagt, ja, aber die Hunde werden zumindest von den Brotkrumen gesättigt. Also Jesus hat bestätigt, Befreiung ist das Brot der Kinder. Das kannst du immer als Satz merken. Das heißt, auch du als Jünger Jesu, der sein Leben lang mit Jesus immer weiter geht, wirst immer wieder an bestimmten Punkten auch Befreiung brauchen. Was ja nicht immer heißt, dass dann ein Dämon aus dir schreien muss oder so irgendwas, sondern du musst halt einfach bestimmte Dinge loslassen oder du musst Dinge ansprechen oder auch mit Autorität aus dir raustreiben oder raustreiben lassen. Beides ist ja möglich. Ist ja auch nicht so, das müssen wir auch nochmal immer wieder klarstellen, dass Befreiung nur durch eine andere Person bei dir erfolgen kann. Sondern du kannst dir auch selber Dämonen austreiben. Es funktioniert genauso. Nirgendwo in der Bibel steht, dass nur andere Dämonen austreiben können. Trotzdem ist es manchmal so, Gott hat uns in den Leib gestellt. Er sagt auch, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das heißt, er hat uns in den Leib gestellt, damit wir nicht unabhängig werden. Kommen wir manchmal in Situationen, wo wir tatsächlich selber nicht mit der Sache fertig werden. Und dann ist wichtig auch, dass wir kommen und dass wir sagen, hey, ich brauche da Befreiung, dass wir nicht zu stolz sind, weil Gott will da schon immer auch wieder unseren Stolz schleifen. Aber das heißt nicht, dass du dir nicht auch selber Dämonen austreiben kannst oder nicht auch Leuten sagen kannst, dass sie selber den Dämonen gebieten. Ja, weil es sind immer diese zwei Seiten. Entweder man ist vollkommen abhängig von anderen Menschen und wegen jedem Pippelkrusch muss man jemand anrufen und sagen, hau mir den Dämon raus und gerade habe ich wieder den Gedanken gehabt und haben wir den Dämon raus und so weiter. Ja, das ist dann ein Säuglingsstadium, ne? Ja, so wie beim Kaleb, ne? Der braucht halt einfach immer wieder seine frische Milch, ne? Und dann schreit er, wenn er es nicht kriegt. Und das ist okay für eine gewisse Zeit, aber irgendwann kommt der Punkt, wo Gott dich natürlich auch reifen lässt, sodass du einfach auch selber in deiner Autorität wächst und selber weißt, wie du an das Brot der Kinder kommst. Ja? Was aber nicht heißt, dass du nicht trotzdem auch immer noch und immer mal wieder das andere brauchst. Ja? Also niemand wächst da raus. Ja? Also aus dem Thema Befreiung wächst niemand raus. Also es ist Thema fürs Leben. Halleluja. Gut, super. Also wenn in den nächsten Wochen oder Monaten oder wann auch immer weitere Fragen da bei dir aufkommen, kannst du mich gerne jederzeit fragen. Oder es auch hier in den Abenden stellen, weil wir wollen da einfach das immer tiefer auch bei ganz Glory Life immer tiefer auch dieses Bewusstsein auch für die Notwendigkeit und eben auch für die Autorität, die Gott uns gegeben hat und auch lernen und wachsen wirklich in dieser Weisheit und in der Erkenntnis, wann ist was dran. Das ist ja immer das Entscheidende, ne? Also wir lernen uns vom Heiligen Geist führen zu lassen, wann ist was dran. Und da ist tatsächlich so, du lernst vor allen Dingen, indem du es praktizierst. Weil indem du mit Sachen konfrontiert wirst, stellst du Gott Fragen und bekommst Antworten. Ja, das ist eigentlich. Du kannst jetzt im Vorfeld, und ich meine, es ist gut, wenn du Fragen hast, gerade wenn sie aus der Praxis sind, aber du kannst natürlich nicht im Vorfeld alle Fragen, die auftauchen werden, während du in Befreiung dienst, im Vorfeld alle schon klären. Weil die Fragen kommen auf und dann musst du mit Gott lösen oder nachfragen, wenn du jemand fragen kannst, nachfragen, wie sieht es aus, und dann hast du wieder dazugelernt. Gut. Super. Jetzt haben wir heute Abend noch ein anderes Thema. Gloryhäuser. Halleluja. Ihr habt ja jetzt einen Zettel, den ich euch geschickt habe. Ich habe ihn allerdings nochmal ausgedruckt, Weil ich habe nämlich noch was auf die Rückseite auch geschrieben. Das heißt, ich gebe euch allen nochmal einen Zettel. Ach, den hatte ich das letzte Mal schon ausgeteilt. Ah ja, okay. Aber ich habe ihn jetzt noch ein bisschen erweitert. Also ihr könnt den im Prinzip wieder entsorgen. Es sei denn, ihr habt euch da Notizen schon drauf gemacht und könnt jetzt den nehmen, weil der ist jetzt mit Rückseite. Also, das ganze Thema Gloryhäuser ist wirklich ein Thema, wo ich spüre mehr und mehr, dass es wirklich auf der Agenda vom Heiligen Geist ist, weil was ist das Ziel von solchen Gloryhäusern? Erstens, wenn du mal hier auf diesem Zettel oben schaust, unter Punkt A, der Platz im Jüngerschaftsprozess dieser Gloryhäuser liegt vor allen Dingen in dem Bereich Hereinziehen und Gründen. Ihr wisst ja, wir haben den vierteiligen Jüngerschaftskreislauf: Hereinziehen, Gründen, Zurüsten, Aussenden. Ja? Hereinziehen, Gründen, Zurüsten, Aussenden. Die Aufgabe eines Gloryhauses besteht insbesondere im Hereinziehen von neuen Leuten in die Gemeinde, als auch im Gründen der Leute im Herrlichkeitsleben und in der Jüngerschaft. Ja? Oh, dann gibt es vielleicht Ehepaare, die eins zu zweit nehmen können? Weil das kann sein, ja. Ich habe, glaube ich, 20 gemacht. Ich glaube, wir sind heute alle da. Deswegen haben wir wahrscheinlich... Preist den Herrn. Ja, heute sind wirklich alle da. Halleluja. Das ist super. Die kann nie. Die kann nie. Nee. Die macht mit, aber die kann nie. Die muss arbeiten. Ja, also vierteiliger Jüngerschaftsprozess. Hereinziehen, gründen, zurüsten, aussenden. Die Aufgabe des Gloryhauses liegt in dem Bereich Hereinziehen und Gründen. Also im Hereinziehen von neuen Leuten ist der Punkt A in die Gemeinde, als auch im Gründen der Leute im Herrlichkeitsleben und in der Jüngerschaft. Okay? Der Sinn letztendlich davon, dass man, weil man könnte ja jetzt sagen, ja, das kann man ja auch in einem normalen Gottesdienst machen, oder da passiert es ja auch, natürlich passiert es da auch, da passiert auch Hereinziehen, da passiert auch Gründen, da passiert Zurüsten und so weiter. Aber der Sinn von Gloryhäusern oder die Grundvision dahinter ist die, diesen Dienst des Hereinziehens und Gründens zu dezentralisieren, das heißt auf mehrere verantwortliche Schultern sozusagen zu verteilen, Leiter hervorzubringen, Mentoren hervorzubringen, die dieses göttliche Familienleben, das wir insgesamt in der Gemeinde haben, einfach auch in kleine Gruppen runterbrechen, sodass es für Leute noch konkreter erfahrbar wird und gleichzeitig auch Leute erreicht werden, die vielleicht mit den großen Gottesdiensten gar nicht erreicht würden. Ja? Weil zum einen sind eigentlich zwei Dinge, die für kleine Gruppen sprechen. Das eine ist, manche Menschen brauchen einfach auch kleine Gruppen, um sich öffnen zu können, zum einen. Ne? Oder sie sind auch nicht so leicht bereit, in eine große Gruppe zu gehen, aber sie sind leichter bereit, in eine kleine Gruppe zu gehen. Ne? Und zum anderen, wenn wir Gloryhäuser, nicht nur ein Gloryhaus, also ein größeres Haus der Herrlichkeit, das wir jetzt ja bauen, Halleluja, preist den Herrn, neu im Gemeindezentrum, aber das jetzt auch hier schon hier ist. Wenn wir nicht nur ein Zentrum haben, sondern dezentral verschiedene Häuser haben, dann können auch räumlich mehr Menschen erreicht werden. Weil genauso wie manche Leute nicht unbedingt bereit sind, in den größeren Gottesdienst zu gehen, aber vielleicht bereit sind, in eine kleine Gruppe zu gehen, genauso sind, oder erstmal, ja, das ist natürlich immer halt für den Anfang, auf die Dauer wird es nicht so bleiben, aber genauso sind manche Leute erstmal nicht bereit, so weit zu fahren. Erst wenn sie richtig angedockt haben, sagen sie, okay, jetzt fahre ich auch so weit. Weil wenn du gerade in Deutschland, ist ja die Prägung auch noch so ein bisschen so, die Kirche, das ist das, was am nächsten sein muss, ne? Weil jedes Dorf seinen Kirchturm. Und wenn ich ins Auto steigen muss, um zur Kirche zu gehen, dann ist schon mal verdächtig. Also, ja. Ja, das lässt immer mehr nach, diese Prägung, muss man sagen. Aber noch vor 30 Jahren oder so war das schon sehr stark, die Prägung. Und das heißt, die Vorstellung, zum Beispiel die Amerikaner sind da sehr viel lockerer. Wenn du da sagst, ich fahre jeden Sonntag da anderthalb Stunden zum Gottesdienst, ist für die normal. Ja. Wenn es deine Gemeinde ist, da denken sie sich gar nichts dabei. Ne. Aber bei uns ist halt so, wenn du länger als eine halbe Stunde schon fährst, dann denkst du, boah, du bist aber heiß drauf. So. Ja. Und wir haben ja hier bei uns in der Gemeinde Leute, die fahren 200, 300 Kilometer, ne, zum Gottesdienst jeden Sonntag. Und das ist natürlich eine Mentalität, die wir schon verinnerlicht haben, aber die noch nicht unbedingt die Leute draußen in der Welt verinnerlicht haben. Und das ist eben ein entscheidender Punkt, auch der für Glory Häuser spricht, also für dezentrale Veranstaltungen. So ein Glory House, ich werde gleich noch näher darauf eingehen, was der Ablauf ist in so einem Glory House, aber im Grunde genommen ist die Vision eigentlich, das Glory House ist wie ein kleiner Mini-Gottesdienst sozusagen komprimiert, etwas kürzer, einfacher und so weiter, aber im Grunde genommen mit all den Elementen von dem Gottesdienst, so dass im Grunde genommen die Gemeinschaft, die Herrlichkeit, die einfach die Vision der ganzen Gemeinde sich in diesem kleinen Treffen widerspiegelt. Und das ist ja auch, wenn du schaust, in der Bibel gibt's ja auch Beispiele dafür. Angefangen vom Alten Testament, als der Mose, als das Volk so groß war, und dann haben sie zu Mose gesagt, hey, das ist nicht gut, dass du dich hier um alle Sachen kümmerst, du musst einfach Leute einsetzen, die die einzelnen Bereiche übernehmen und so weiter, weil sonst ist das keine gute Sache, sonst brennst du aus. Bis hin dann, und das ist eigentlich das entscheidende Vorbild für die Glory-Häuser, bis hin dann eben zur Urgemeinde in der Apostelgeschichte, da haben sie ja gleich am ersten Tag 3000 Leute bekehrt, und da haben die schon schnell gemerkt, dass einfach nur ein großer Gottesdienst alleine nicht zu dem Gemeinschaftsleben führt, wie Gott es eigentlich will und wie wir das auch als Söhne und Töchter Gottes brauchen. Und deswegen heißt er dann da, nachdem diese 3000 sich bekehrt haben, in Apostelgeschichte 2,42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und unten heißt es dann, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Das heißt, von Anfang an kamen praktisch so Hausversammlungen dazu. Es war das große Treffen im Tempel damals, war es ja noch der Tempel, also im Hauptzentrum. Aber gleichzeitig gab es eben diese dezentralen Veranstaltungsorte sozusagen, ja, wo die Dinge passiert sind. Ja. Okay, gut. Also schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Was ist die Vision? Was soll, das ist jetzt Punkt B, was soll in einem Glory House Treffen vermittelt werden? Was ist der Sinn? Ich habe ja schon gesagt, der Sinn eines solchen Glory Houses ist es sozusagen wie ein verlängerter Arm, so kannst du es auch sagen, wie ein verlängerter Arm eigentlich der Vision von Glory Life insgesamt zu sein. Ein verlängerter Arm vor Ort unter den Menschen, mit denen du oder andere, die Gott einfach gesetzt hat als Leiter oder als Co-Leiter oder wie auch immer in diesen Gloryhäusern, die sich um dich herum befinden, ja, und wo einfach die Vision von Glory Life, der Glory Life Bewegung insgesamt vermittelt wird. Das ist sozusagen wieder verlängerte Arm. Also diese Gloryhäuser sind nicht irgendwie einfach nur, dass man sagt, okay, jetzt macht halt jeder irgendwie seine Hausgruppe auf und bringt den Leuten irgendwas bei, was ihm so einfällt, sondern der Sinn ist tatsächlich, die Vision und die Mission von Glory Life weiterzugeben. Vision ist ja immer, in der Fachsprache ist immer so, Vision ist eben die Vision. Was wollen wir erreichen? Ja, das habe ich hier aufgeschrieben. Was ist die Vision der Glory Life Bewegung? Muss jeder von euch auswendig können. Also zumindest inhaltlich, nicht wörtlich, aber du musst wissen, was ist eigentlich die Vision von Glory Life? Die Vision von Glory Life ist die Herrlichkeit Gottes mit all dem Übernatürlichen, das darin enthalten ist, auf dieser Erde sichtbar werden zu lassen und den Menschen dieser Zeit nahe zu bringen. Ja, deswegen heißen wir Herrlichkeitslebensbewegung. Also die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden zu lassen und den Menschen nahe zu bringen, sodass sie sich dafür entscheiden können. Das ist die Vision. Die Mission ist das, wodurch wird es ausgeführt, wodurch wird die Vision verwirklicht. Also Mission in dem Zusammenhang heißt nicht, also jetzt Missionierung der Ungläubigen oder so, sondern Mission heißt in dieser Fachsprache einfach, die Mission ist sozusagen der Weg, auf dem die Vision ausgeführt wird. Wodurch wird die Vision ausgeführt? Ne? Und die Mission bei uns bei Glory Life ist, jeden Christen immer tiefer in das übernatürliche Leben in Christus, in Herrlichkeit und Kraft hineinführen, sodass er es persönlich auslebt und es einer verlorenen Welt proklamiert und demonstriert. Ne? Weil das ist das, was es braucht. Ja? Wir wollen, dass die Herrlichkeit Gottes jedem Menschen nahegebracht wird. Also braucht Söhne und Töchter, die zugerüstet sind, die aufstehen, die offenbar werden und die dieses Leben den Menschen um sich herum demonstrieren. Deswegen machen wir, was wir machen. Deswegen machen wir Glory Life Schule. Ja? Deswegen machen wir die Aktivierungen. Deswegen predigen wir das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Ja? All diese Dinge. Und deswegen machen wir eben auch Glory Häuser. Ja? Weil genau das da passiert. Ja, eben in diesem kleinen Kreis. Was soll vermittelt werden in so einem Glory House. Jetzt gehen wir spezifisch zum Glory House. Neben der Vision und der Mission. Also es ist immer wichtig, ihr müsst einfach so sein, das Leben sozusagen, der Lebensstrom oder der Lebensfluss, der Herrlichkeitsstrom, der insgesamt durch Glory Life fließt, ja, von der Spitze her praktisch durch jedes einzelne Glied fließt, soll quasi an diesen Orten, an diesen unterschiedlichen Orten, man könnte so sagen, soll auf viele Orte übertragen werden. Das heißt, überall soll es Zentren geben, so kleine Zentren geben, dieser Herrlichkeit Gottes. Weil das sehr viel effektiver noch ist als nur ein großes Zentrum. Ein großes Zentrum hat eine große Ausstrahlung und das ist wichtig und hat auch eine weite Ausstrahlung. Aber die Intensität der Ausstrahlung nimmt mit der Entfernung normalerweise ab. Ja? In den meisten Fällen. Ja? Das ist ganz normal. Wenn du hast ein großes Licht, ja? Je weiter du von dem Licht weggehst, du siehst zwar noch das Licht, aber es wird halt schwächer. Ja? Wenn du jetzt aber hergehst und einfach einen Teil dieses Lichtes nimmst und einfach weiter rauspflanzt, dann hast du es dort genauso hell wie im Zentrum. Nachvollziehbar. Und das ist der Sinn von Gloryhäusern. Sozusagen das Licht, das im Zentrum ist, der Strom, der im Zentrum fließt, das Feuer, das im Zentrum brennt, einfach zu nehmen und außen, drumherum, überall, so weit wie auch immer, das kann um die ganze Welt gehen, ja? Überall hinzupflanzen. Natürlich muss man dann irgendwann, wenn das dann noch breiter wird, dann muss man wieder Zwischenebenen einziehen mit Regionalleitern oder Bereichsleitern oder wie auch immer oder Nationen, nationalen Leitern. Ja, muss dann irgendwann einsetzen, ein nationaler Leiter für die Gloryhäuser in Deutschland, einer für Österreich, einer für Schweiz, einer für Frankreich. Irgendwann haben wir dann noch einen drüber, einen für Europa, einen für Asien, einen für Afrika, einen für Amerika. So entwickelt man Vision. Ja. Der Punkt ist einfach der, durch die Gloryhäuser kann sich das beliebig multiplizieren. Das war sicherlich auch der Grund, warum die Urgemeinde, obwohl sie schon am ersten Tag 3000 Mitglieder hatten, trotzdem weiter gewachsen sind. Ja, das heißt ja dann später, heißt dann, es waren schon 5000 Männer. Ja, da muss man die Frauen dazu rechnen und die Kinder, das heißt, es waren dann schon mindestens 20.000 Leute. Das heißt, es ist ja innerhalb von relativ kurzer Zeit sehr stark gewachsen. War sicher auch nur möglich, weil zum Beispiel der Apostel Petrus oder Jakobus, also die paar Apostel, die hatten, die konnten ja nicht überall bei den 20.000 Leuten sein. Ne? Und die konnten auch nicht eins zu eins die 20.000 lernen. Ich meine, damals gab es ja nicht mal Mikrofone. Ja? Gut, und sie waren zwar näher natürlich beieinander wie heute, heute sind natürlich die Entfernungen größer, weil sie zu Fuß gehen konnten, aber allein durch die technischen Möglichkeiten, kein Mikrofon und so weiter, war es schon gar nicht möglich, dass ein Apostel 20.000 Gemeindeglieder auf einmal lernen konnte. Das ging schon gar nicht. Also mussten sie ja das Ganze dezentralisieren. Und das ist eben auch ein geistliches Prinzip, das funktioniert. Ja? Wichtig ist, es funktioniert nur, wenn es tatsächlich dieser einheitliche Fluss ist. Ja? Deswegen heißt es auch in Apostelgeschichte 2,42, sie verharrten aber einmütig in der Lehre der Apostel. Ja? Das ist der dritte Punkt hier. Und der Punkt B, was in einem Glory House vermittelt werden soll, ist die apostolische Lehre. Ja? Das heißt, die Lehre, die im geistlichen Fluss der Lehre und Offenbarung des Hauses insgesamt ist, also des Zentrums, das heißt von Glory Life ist. Ja? Gerade bei dem Thema Lehre, vielleicht dazu auch Wort zwischendurch. Beim Thema Lehre ist sehr wichtig, diese Einheitlichkeit. Es ist ja so, es gibt im Leib Christi, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, wir haben ja auch im Büchertisch nicht nur Bücher ausliegen, die 100% den Lehrfluss von uns wiedergeben. Aber du musst einfach immer wissen, es gibt im Leib Christi verschiedene Lehransätze und es gibt verschiedene Lehrgebäude von Lehrern Gottes. Und alle sind irgendwo für sich von Gott gesalbt. Nur irgendwo musst du dich als Bewegung oder als Gemeinde oder wie auch immer, du musst dich entscheiden, in welchem Lehrgebäude und in welchem Lehrfluss bewegst du dich? Weil sonst hat tatsächlich Lehre ein hochgradig spaltendes Potenzial in sich. Weil der eine sagt, ja, das sehe ich aber so. Und der eine sagt, Geist, Seele und Leib, das muss man so verstehen. Und der andere sagt, nee, das muss man so verstehen und so weiter. Und da kannst dich verzetteln in irgendwelchen Reibereien, weil keiner mehr weiß, wovon man eigentlich redet und keiner hat den gleichen Lehrfluss. Ja? Das wird nicht funktionieren. Also wir werden Glory Life als Bewegung, wir wollen immer möglichst breite Weite haben, aber wir können nicht alle Lehren, die im Leib Christi gelehrt werden, integrieren. Deswegen müssen wir nicht gegen andere Lehren sein, versteht ihr? Oder wir müssen das auch nicht verurteilen oder so, wenn jemand das anders sieht, aber wir müssen trotzdem klar dazu stehen, so wie wir es sehen. Und im Himmel wird man dann eher erfahren, wie es ganz richtig ist. Ja? Da hat aber Gott kein Problem damit. Gott hat damit kein Problem. Der Punkt ist nur, wir müssen uns entscheiden, welche Lehre wir vertreten an bestimmten Punkten. So wie sich damals auch in der Urgemeinde, musste sich die Gemeinde entscheiden, welche Lehre sie vertritt. Und dafür waren eben die Apostel zuständig, um das festzulegen. Als sie zum Beispiel damals die Streitfrage hatten, das kam ja auf, ne, als Paulus dann zu den Heiden ging, kam ja diese Streitfrage auf, ja, sollen wir jetzt den Heiden auch das Gesetz beibringen, dass sie wieder werden wie die Juden und so weiter, war das ja eine Streitfrage. Und diese Frage hat ja gedroht, damals die Urgemeinde zu spalten. Also hätten sie jetzt natürlich sagen können, okay, jetzt treffen wir uns alle 20.000 und jeder diskutiert seine Meinung dazu aus. Das hätte wahrscheinlich nie zum Ergebnis geführt, sondern letztendlich musste einer der Apostel am Ende, also der Hauptapostel in dem Fall, musste die Entscheidung treffen. Ja, mit den anderen Aposteln zusammen haben sie eine Entscheidung getroffen, haben gesagt, so, wir lösen diese Frage jetzt so. Punkt. Und das haben sie dann per Brief und Siegel in all die Gemeinden geschickt und damit war die Sache auch dann klar. Ne? Und jeder musste sich dann auch dran halten. Ja? So ist also auch das eben sehr wichtig, wenn wir auch die Lehre bei Glory Life auf mehrere Schultern sozusagen verteilen, ist sehr wichtig, dass wir eben diese Grundlehrentscheidungen werden hier getroffen und die gehen dann durch auch in die Glory-Häuser. Ja? Also Glory-Häuser sind dann eben nicht Orte, an denen man dann irgendwie ein besonderes Buch, das man irgendwo am Büchertisch gefunden hat, wo einem eine Speziallehre besonders gefallen hat, endlich mal was anderes als das, was der Georg lehrt, jetzt bringen wir das mal den Leuten bei oder so. Ja. Also wir haben wenig Bücher am Büchertisch, die wirklich total konträr sind. Aber du wirst immer auch Bücher finden, wo du sagst, ja, das ist echt super. Und dann wirst du andere Sachen sagen, ja, das passt nicht zusammen mit dem, was ich gelehrt worden bin. Und das tust du einfach zur Seite, verstehst du? Deswegen können trotzdem gute Sachen in dem Buch stehen. Aber das, was nicht passt, tust du einfach zur Seite, ne? Ohne da als groß Ding. Das ist auch eine Sache der Reife. Ja? Also für manche ist es eine totale Offenbarung, wenn sie das erste Buch lesen, wo einer irgendwas lehrt, was ein bisschen anders klingt als das, was wir lernen. Ne? Und sagen so, wow, das gibt es ja gar nicht, kann man das auch anders sehen. Ja? Aber das muss lernen mit der Zeit, weil der Leib Christi ist tatsächlich so vielfältig, dass einfach viele verschiedene Sachen gelehrt werden, die innerhalb eines bestimmten Lehrgebäudes alle irgendwie Sinn machen. Aber wir müssen uns halt entscheiden, für welches Lehrgebäude. Unser Lehrgebäude steht ganz klar auf den Fundamenten von Kenyon, von Hagin, Wort des Glaubens und so weiter. Das sind Grundlehrfundamente, einfach auf denen wir stehen und von denen wir auch nicht weggehen, einfach so, weil das würde nur zu Verwirrung, Spaltung und vor allen Dingen glaube ich es auch nicht. Weil man muss immer dazu stehen, was man glaubt auch. Und man kann den anderen stehen lassen, aber ich glaube tatsächlich, dass es so richtig ist, wie ich es lehre. Sonst könnte ich es dir nicht lehren, wenn ich nicht überzeugt wäre. Also es ist ja nicht nur eine rein pragmatische Sache, jetzt haben wir uns für irgendwas entschieden, sondern mir hat Gott mal damals, als ich die Canyon-Bücher in die Hand bekommen habe, das war 2004, das war für mich damals so ein gewaltiges Erlebnis, als ich die damals in die Hand bekommen habe und angefangen habe, darin zu meditieren und zu lesen. Und ich hatte das nie vorher und auch nie nachher wieder. Als ich das gelesen habe, wusste ich, den ganzen Rest meines Lebens wird das Fundament sein für die Lehre, auf der ich stehe. Und ich kann nichts anderes mehr lernen. Das war damals eine Offenbarung von Gott für mich, wo ich wusste, das geht gar nicht anders, ne? Und alles, was da nicht reinpasst, kann ich nicht übernehmen, selbst wenn es noch so gesalbt rüberkommt. Ne? Und selbst wenn es noch so gewaltige Männer Gottes lehren. Aber was da nicht zusammenpasst für mich, das weil ich glaube, dass das Tiefste ist. Wirklich, weil für mich ist das Evangelium in Reinform und das vollbrachte Werk Jesu Christi. Und alles, was davon was wegnimmt, das kann ich nicht. Ja. Wenn jemand sagt, ja, das ist super, Jesus hat es vollbracht, aber wir müssen schon auch noch die jüdischen Feste einhalten oder so, dann sage ich, ja, hey, komm, bleib mal weg. Das... Ich nicht, wenn du das für dich kannst, okay, aber ich nicht. Alter Bund, neuer Bund, diese Unterscheidung. Aber das ist so fundamental und grundlegend. Als das bei mir passiert ist, da wusste ich, okay, ich habe vorher auch schon viel gewusst über das Wort Gottes und über die Bibel, aber da habe ich eigentlich erst richtig verstanden, worum es geht. Da hat überhaupt die ganze Bibel für mich erst angefangen, Sinn zu machen, muss ich sagen. Und deswegen kann ich gar kein anderes Lehrfundament haben. Aber das ist einfach nur mal so am Rand, das ist einfach wichtig. Ja, das ist wichtig, auch da klare Entscheidungen, weil wir sind ja offen, wir halten uns ja immer offen für den Leib Christi. Ja? Und wir haben auch schon Gastsprecher bei uns gehabt, die Sachen gelehrt haben, mit denen ich nicht unbedingt einverstanden bin oder die Sachen geglaubt haben. Meistens haben sie es gar nicht gelehrt öffentlich, weil sie gemerkt haben, dass es gar nicht geht, weil sie das dann spüren, da ist zu viel Widerstand dann im Geist. Aber selbst wenn sie es lernen würden, wäre es auch kein Problem. Lasse ich hier rein und da raus. An bestimmten Punkten weiß ich einfach, was ich glaube und warum ich es glaube. Und da kann mir keiner mehr was erzählen. Ja? Und das heißt eben nicht, dass man nicht Kontakte, Beziehungen, Verbindungen haben können, auch zu Leuten, die, die vielleicht an bestimmten Punkten ein bisschen anders lernen, weil das wirst du immer haben. Ne? Du kannst auch gut befreundet sein mit Leuten. Es ist halt immer diese Frage der Reife, wie gehe ich damit um? Mache ich es zu einem Punkt der Spaltung oder lasse ich es einfach stehen? Sage ich, hey, ich lasse dich stehen, ich glaube, dass du mein Gottes bist, ich glaube, dass du total von Jesus gebraucht wirst. Also ich lasse dich stehen, aber ich bleibe auch bei dem, was ich glaube und dazu stehe ich auch. Ja. Ja, so funktioniert es. Gut, also apostolische Lehre ist ein wichtiger Bestandteil der Gloryhäuser. Dann, was ja auch in Apostelgeschichte 2, 42 steht, Gemeinschaft und Gebet. Ja, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der im Brechen des Brotes heißt es dann noch. Brechen des Brotes machen wir hier in der Hauptversammlung ja, zurzeit einmal im Monat. Das brauchen wir nicht unbedingt in den Häusern machen, könnte man machen, aber das lassen wir mal weg, weil sonst wird es einfach auch zu viel und zu lang, auch so ein Abend. Das haben wir an anderer Stelle, aber in der Gemeinschaft und in den Gebeten. Ja. Okay. Dann nächster Punkt, was wird vermittelt in einem Glory House Treffen, weil es ja sozusagen die Aufgabe hat, hereinzuziehen und zu gründen. Heißt es, dass durch Glory Häuser Leute gezogen werden können aus unserem Umfeld vor Ort, dezentral, lokal, die dann durch das Glory House sozusagen reingeführt werden, insgesamt ins Glory Life Zentrum. Das heißt, die werden weiter vermittelt in weiterführende Lehre, ja, die Gottesdienste, Glory Life Schule oder auch dann eben an Mentoring und persönliche Beziehungen, wo sie selber persönlich zu Jüngern gemacht werden. Ja. Ein Glory House Leiter ist nicht automatisch auch ein Mentor, ja, sondern ein Glory House zu leiten ist sozusagen die Vorstufe für einen Mentor. Ja. Wenn Glory House Leiter sich bewährt haben als Glory House Leiter, dann können sie auch zu Mentoren werden. Aber ihre erste Aufgabe ist es mal, die Leute, die in die Glory Häuser gezogen werden, dann weiterzuführen in Richtung Mentoring. Ja. Wenn sie selber schon Mentoren sind, dann natürlich auch sie selber ins Mentoring reinzunehmen. Und dann eben, was ich vorher gesagt hatte, der letzte Punkt, was in einem Glory House Treffen vermittelt werden soll, grundlegende Gottesdienstelemente, sprich Lobpreis, Lehre, Predigt, Gebet, Sammlung. Also wie ein kleiner Gottesdienst eigentlich, ne? Nur kürzer, knapper, einfacher, deswegen auch leichter zu leiten natürlich, ne? Wobei Lobpreis auch über CD zum Beispiel ist. Also du brauchst nicht ein komplettes Lobpreisteam jetzt für ein Glory House, ne? Sondern das kann auch über CD mit Schlagzeug, genau. Ich bläst gleich mal die Ohren raus. Ja. Okay, also ich habe jetzt euch das einfach mal bis zu dem Punkt mal in einem Rutsch so ein bisschen dargestellt, einfach weil ich wollte, dass ihr mal so ein Grundkonzept seht. Wir werden jetzt dann gleich auf den konkreten Ablauf noch eingehen, wie das dann konkret aussieht. Aber vielleicht mal bis zu dem Punkt, wenn es jetzt nicht um den konkreten Ablauf geht, an dem Punkt die Frage, habt ihr irgendwie da jetzt eine Verständnisfrage noch oder irgendwie von der Sicht her, macht das alles so Sinn für euch, was ich gesagt habe? Oder gibt es da Fragen oder Rückfragen oder Unklarheiten oder was auch immer oder Verständnisfragen? Wie groß denkst du, so eine Gruppe sein? Minimum, Maximum? Also Minimum ist immer, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich mitten unter ihnen. Also alleine kann man kein Glory House Treffen machen. Ich und Jesus, ja. Nein, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, es müssen mindestens zwei oder drei Leute sein. Wobei ich jetzt mal, wenn es zwei Leute sind, mal davon ausgehe, dass da nicht ein Ehepaar ist, sondern... Ansonsten würde ich nach unten weiter keine Grenze setzen. Und nach oben ist es einfach die Frage, letztendlich vor allen Dingen auch der Räumlichkeit, in der man ist, wie viel passen rein. Und natürlich auch der Frage, wie manche Leute sind gesetzt über 5 Leute, manche sind gesetzt über 10 Leute, manche sind gesetzt über 20 Leute. Auch von Gott her haben die Kapazität, so viele Leute zu tragen. Manche haben die Kapazität, noch mehr zu tragen. Also das kann sich entwickeln und es hängt dann eben irgendwann natürlich von den Räumlichkeiten ab. Ne? Ich meine, sicher ist es kein Glory House mehr, nur noch, wenn jetzt einmal 50 Leute sich treffen oder so. Dann ist es natürlich, das ist eigentlich dann schon wieder eine Untergemeinde oder so. Das ist dann schon wieder ein kleines Zentrum. Ne? Aber ansonsten würde ich jetzt die Grenze nicht setzen, wobei ich natürlich schauen würde, wir wollen ja, dass möglichst viele Glory House Leiter auch hervorkommen. Das heißt, wenn du mal 10, 15 Leute in deinem Glory House hast, dann kannst du davon ausgehen, dass du vielleicht innerhalb von diesen 10, 15 Leuten schon wieder einen weiteren Leiter eigentlich hast, den du nur erkennen musst, den du ranziehen musst und der dann wiederum einen Teil der Gruppe wieder selber weiterleiten kann, sodass es auch wieder wachsen kann. Weil natürlich ist es so, wenn du jeden Dienst oder jedes Mal, wenn du dich triffst, 14-tägig soll es ja sein, wenn du dich triffst, jedes Mal ein völlig überfülltes Wohnzimmer hast, ne, wo jeder eigentlich das Gefühl hat, hier passt ja keiner mehr rein, dann wird irgendwann mal auch natürlich die Motivation, neue Leute mitzubringen, natürlich abnehmen. Ne. Und dann muss man schon von dem her natürlich schauen, dass man es teilt. Ne. Oder neue Leute leider einsetzen. Kann man da auch also per Skype dann Leute dazuschalten oder müssen sie nur persönlich dabei sein? Okay. Also der Sinn von Glory Häusern ist ja gerade eigentlich der, dass es eben dezentral den Leuten ermöglicht, dezentral dabei, also vor Ort dann anzudocken. Das heißt, der Sinn von Glory Häusern ist also nicht in erster Linie über Skype irgendwas zu machen. Ne? Ich meine, meinst du Ukraine oder so? Ja. Ja, solange es den Ablauf der insgesamt und das, was insgesamt vorgesehen ist, nicht in irgendeiner Form sprengt oder stört halt. Ne? Wenn sie einfach da dabei sind, kann man das natürlich machen, klar, kann man machen, aber es sollte so sein, dass eben, was wir gleich besprechen, auch den Ablauf und so weiter, dass das einfach auch so funktioniert. Weil jedes Glory House soll vom Ablauf her wirklich parallel sein. Das heißt, Glory Häuser sind eben deswegen, das macht es auch wieder für die Leiterschaft sehr einfach. Also für dich, wenn du es leitest, macht es sehr einfach, wenn du einen festen Ablauf hast, an den du dich halten kannst. Du musst du nicht irre viel vorbereiten. Du kriegst eine Lektion, die du lernen kannst, kriegst du vorgegeben. Das heißt, es ist sehr einfach für dich. Ne? Die Schwelle sozusagen für Leiterschaft ist relativ niedrig. Und das heißt aber halt natürlich auch, dass das insgesamt vom Ablauf her nicht unendlich flexibel ist. Ne? Und das muss man halt schauen, inwieweit man das, aber wenn jetzt zum Beispiel Leute sagen, was ich aus der Ukraine denkst du dann wahrscheinlich von, ja, wenn jetzt Leute sagen, okay, ich will da einfach dabei sein, ich will da einfach mit reinschauen und dabei sein, okay. Ne? Solange sich nicht dann alles nur noch um die zwei Leute da im Skype dreht die ganze Zeit. Ne? Ja. Und das insgesamt trotzdem noch als Gruppe gut stattfinden kann. Okay. Noch eine Frage? Ja. Also der Fokus bei den Glory Lifehäusern ist ja hereinziehen und gründen. Das heißt, wie ist es dann im weiteren Ablauf? Ich meine, da kommen neue Leute, es kommen ja irgendwann weitere dazu. Die haben ja auch von den Themen her das irgendwann mal durchlaufen. Soll das so sein, dass die einfach gegründet werden und dann fest eingegliedert werden in die Gemeinde? Gibt es da irgendwie einen bestimmten Zeitplan, wann das geschehen soll? Oder ist es auch möglich, dass die Leute dann trotzdem noch in der Gruppe mit dabei sind, um die Gemeinschaft zu haben? Oder, ja? Das ist eine sehr gute Frage. Und die muss man sicher auch immer wieder individuell beantworten. Was eben die Glory-Häuser nicht sein sollen, ist sozusagen nur ein Schwätzclub für Christen, die nichts mit ihrer Zeit anzufangen wissen. Sage ich jetzt mal überspitzt. Da. Also sage ich mal, bei all den Sachen, die es in der Vergangenheit, die man auch in der Vergangenheit schon kennengelernt hat, mit Hauskreisen und Hauskirchen und so weiter, ist immer die Gefahr, dass irgendwann mal die Leute einfahren und du immer mit den gleichen fünf Leuten da sitzt, die immer die gleichen Probleme erzählen. Ne? Und genau das soll vermieden werden. Ja? Und genau das wollen wir nicht. Ne? Deswegen ist schon der Sinn der Sache der, dass die Leute weitergeführt werden. Also eigentlich, man könnte so sagen, überspitzt gesagt, oder was heißt überspitzt, oder eigentlich von der Vision her gesagt, jeder, der heute in einem Glory House andockt, ja, der soll sich als erstes bekehren, der soll als zweites die Grundlagen des Glaubens vermittelt bekommen, dazu soll er irgendwann mal natürlich dann auch in die Glory Life Schule gehen, er soll regelmäßig Gottesdienste besuchen, er soll einen Glory Life Basic Kurs machen und so weiter. Und dann im nächsten Schritt soll er selber ein Glory House Leiter werden. Und somit erübrigt sich das Sitzenbleiben schon. Weil wenn du jeden, den du in der Gruppe hast, eigentlich zum Ziel hast, dass der ein Glory House selber leitet, dann ist eh eine Frage der Zeit, bis sie gehen. Und bis du darauf angewiesen bist, dass neue Leute kommen. Also das ist eigentlich das Ziel. Weil ich glaube, dass tatsächlich jeder Christ ist ein Leiter. Ist nur die Frage, für wen halt. Letztendlich ist jeder Christ, der freigesetzt ist, der durch Befreiung gegangen ist, der in seiner Persönlichkeit heil geworden ist, hat das Potenzial, andere Leute um sich herum zu leiten. Dazu muss man nicht eine spezielle Leitungsgabe haben, sondern man hat einfach durch das, was Gott mit einem gemacht hat, das kann man weitergeben an andere. Und in dem Konzept der Gloryhäuser kriegst du ja praktisch, oder kriegen die Leute ja alles, die das dann leiten, alles sozusagen vorgefertigt, so dass es für sie nicht, sie müssen ja nicht das Rad selber neu erfinden, jetzt wie eben ein selbstständiger Leiter das dann müsste. Ne? Das heißt, die Schwelle, ein Gloryhouse-Leiter zu werden, ist nicht so hoch. Ne? Das heißt, das Ziel muss sein, dass du die Leute, die dann bei dir im Gloryhouse sind, da ermutigst, sich sozusagen weiter Mentoren bilden und so weiter zu lassen, um selber wieder Leiter zu werden. Ne? Und dann selber Mentoren, das erste ist ja dann Gloryhouse-Leiter, dann Mentor zu werden. Wenn sie Mentoren sind, vielleicht werden sie irgendwann mal Bereichsleiter von irgendeinem Dienst in der Gemeinde, vielleicht werden sie irgendwann mal Teil des fünffältigen Dienstes, was auch immer. Also nach oben ist ja die Grenze offen. Ne? Aber das ist das Ziel. Ja. Aber strickt sich das dann von den Einzel-Glory-Life-Häusern weiter? Weil die sollen ja, dass man. Genau. Ob sich das durch die Einzel- oder die, ob sich die einzelnen Glory-Life-Häuser weiter stricken, aber oder die sollen ja irgendwann ja auch an die Gemeinde selber angegliedert werden. Oder ist das Ziel, dass durch das Glory-Life-Haus dann einfach was Größeres entsteht? Also die Glory-Häuser sollen immer an das Glory-Life-Zentrum angeschlossen sein. Das heißt, von Anfang an, wenn Leute sich neu bekehren, das wird auch im Ablauf kommen, das auch, die werden von Anfang an eingeladen, zum Gottesdienst zu kommen. Die werden von Anfang an informiert, was für Veranstaltungen in der Gemeinde laufen und so weiter. Das heißt, die werden von Anfang an da angedockt. Es wird nicht irgendwie eine selbstständige Geschichte dann irgendwann, die sich dann sozusagen dann wieder selbstständig macht. Nee, sondern der Anschluss ist immer an das Hauptzentrum. Aber natürlich kann ein Glory House, wenn da ein Leiter hervorkommt, der Leiter ist und sagt, okay, ich gehe jetzt weiter und fange bei mir ein Glory House an, dann kann sich das multiplizieren. Ne? Aber das, was sich multipliziert, wird ja genauso wieder angebunden an das Glory House. Ne? An das Glory Life Zentrum, so rum. Ne? Und gut, jetzt, wenn man jetzt mal in die Breite denkt und sagt, okay, jetzt entsteht ein Glory House in, was weiß ich, vielleicht am Anfang entsteht eins in sagen wir in Reutlingen und dann entstehen Glory-Life-Häuser irgendwann in Sigmaringen und dann entstehen Glory-Life-Häuser am Bodensee und so weiter. Das heißt, immer weiter entfernt und dann sind es irgendwann mal 5 Glory-Life-Häuser am Bodensee und dann sind es irgendwann mal 6 Glory-Life-Häuser am Bodensee und dann kann man natürlich schon wieder schauen, wo kommt der nächste fünffältige Diener hervor, der eventuell dann da hingeschickt werden kann oder vielleicht selber vor Ort ist, um dann wiederum sozusagen ein Glory-Life-Zentrum wieder zu leiten. Ja. Das natürlich schon, das kann natürlich schon sein. Klar, also das heißt, jeder kann praktisch alles werden. Ne? Also es kann sein, jemand fängt an als Glory Life, als Glory House Leiter, aber ist irgendwann mal Leiter vom Glory Life Zentrum XYZ. Ne? Also die Multiplikation ist beliebig. Ne? Und das hängt natürlich dann auch sicherlich immer mit dem Abstand natürlich vom Hauptzentrum auch wieder zusammen, wann das und wie das Sinn macht, aber grundsätzlich ist es immer möglich. Ne? Es kommt immer auf die Berufung an. Man wird ja auch irgendwann mal, wenn man sagen wir, wir haben jetzt denk mal einfach mal groß, sagen wir haben 1000 Leute in der Gemeinde, haben 150 Glory-Häuser, ja? Und diese 150 Glory-Häuser müssen ja zum Beispiel auch schon wieder von jemandem geleitet werden und wieder inspiriert werden. Die Leiter müssen ja und so weiter. Und dann kann es schon wieder sein, dann setzt du da wieder einen Bereichsleiter ein, einen Pastor oder was auch immer, der dann für fünffältige Gabe hat, der dann wiederum über die Glory-Häuser gesetzt wird. Ne? Silvia? Wie denkst du dann über unsere Hauskreise dann in unserem Ja, Hauskirche in Augsburg und bei uns? Hat das dann damit auch zu tun oder separat oder gleich? Oder? Ja, das muss man einfach sehen. Ne? Ich denke, wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn wir sowieso dieses Konzept der Glory-Häuser einführen, ist es sicherlich sinnvoll, wenn, solange ihr nicht über bestimmte Größe raus seid, was die Hauskirche angeht, sicher sinnvoll, euch da vom Konzept her dran zu hängen, weil es am einfachsten ist. Ne? Wahrscheinlich. Ne? Es gibt natürlich dann spezielle Gruppen, jetzt zum Beispiel in Hamburg, die Christine in Hamburg, die ist ja jetzt auch zugeschaltet, die macht eine Newcomer-Gruppe, speziell jetzt eine spezielle Newcomer-Gruppe. Da kann es sein, dass für eine Zeit lang sinnvoll ist, dass sie einfach den Leuten gewisse individuelle Themen noch lehrt. Aber die Frage ist natürlich schon, die Sache wird ja die sein, die Lehre, die für die Glory Life Häuser, für die Glory Häuser, so muss ich mal sagen, mit Glory Häuser, man könnte auch Glory Life Häuser sagen, ist egal. Naja, also die Lehre jedenfalls, die für die Glory Häuser vorgegeben wird, die ist ja schon im Lauf der Zeit ziemlich umfassend. Das heißt, es kommen ja zu jedem Thema kommen ja Lektionen. Ne? Und insofern wird dann alles abgedeckt auch. Ne? Und ich glaube, dass es insgesamt vom Zug her macht es schon Sinn, wenn du im gemeinsamen Strom bist, es gibt dem Ganzen mehr Kraft. Wenn du mehr so deine Richtung halt einfach so machst, ne, wie es halt so ist, dann kannst du zwar vielleicht das Gefühl haben, dass das jetzt für deine Leute das individuell noch passendere ist in dem Moment, aber im Endeffekt ist fraglich, ob es so kraftvoll ist, als wenn es wirklich eben in diesem einheitlichen Strom passiert. Ne? Mhm. Ja. Genau, das hängt letztendlich von euch dann ab. Ne? Also ich selber, wo ich es gesehen habe oder gehört habe, dann habe ich mich echt gefreut, weil wir haben zwar immer, wenn wir irgendwie Thema hatten, haben wir dann immer unterwegs oder gesehen, dass also hier genau das gleiche Thema war. Natürlich anders, aber es war oft, haben wir gedacht, das gibt's ja gar nicht. Schon wieder, erster Satz war genau das, was wir hatten bei uns. Aber dass es dann von euch, also von oben ist, dann ist es viel besser, finde ich. Also, dass es dann wirklich jeder leiten kann eigentlich. Ne? Genau. Das macht es einfach einfacher und es macht die Schwelle für Leiterschaft niedriger. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, immer die Vorstellung hast, als Leiter, wow, ich muss mir jedes Mal, muss ich mir überlegen, was bringe ich den Leuten jetzt bei, was lehre ich jetzt, mir jedes Mal nicht. Das ist natürlich, das kann man auch, ne? Aber da brauchst du ein höheres Maß einfach. Du musst mehr Zeit aufwenden und natürlich auch ein höheres Maß an geistlicher Fähigkeit, einfach solche Sachen zu entwickeln. Ne? Manche haben das, ist ja super. Ne? Aber wenn wir das so vereinheitlichen, ist es natürlich für die Einzelnen leichter. Ne? Ich muss dann halt immer die Lektion machen. Ja. Genau, da schreibe ich dann irgendwann ein Buch mit 50 Lektionen und dann muss ich bloß noch sagen, Seite 45 und dann. Mikro. Man zum Beispiel Freitag, jetzt, ich weiß nicht, wann es wird, es soll immer an einem Tag sein und bestimmte, also so konkrete Dinge, ob man es ein bisschen abändern kann, weil es ist bei uns dann schon ein bisschen, weil wir uns, ja. Ja, natürlich. Also der Punkt ist der, da sind wir jetzt schon beim Ablauf dann, der Punkt ist natürlich der, gerade wenn du jetzt in Augsburg bist oder in Nürnberg bist, da ist ja auch nochmal so, da sind die Leute ja nicht so stark in den Wochenplan auch vom Glory Life Zentrum hier eingebunden, sondern die sind halt meistens dann sonntags hier, aber unter der Woche eher weniger. Dann ist es also auch nicht so entscheidend, an welchem Tag du das unter der Woche machst. Wenn du jetzt hier im Glory Life Zentrum in Stuttgart bist, ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil es macht ja zum Beispiel keinen Sinn, dass du am Donnerstag Glory Life Haus machst, während da gleichzeitig Schule des übernatürlichen Lebens ist. Und es macht wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn, wenn die Leute alle zur Schule des übernatürlichen Lebens am Donnerstag gehen, dann am Freitag nochmal ein Glory Life Host zu machen, weil es dann einfach zu kurz hintereinander ist. Ne? Das heißt, von dem her bist natürlich, ja, aber eben zum Beispiel in Hamburg oder in Augsburg oder in Nürnberg oder so, wo die Leute weiter weg sind und eigentlich nur sonntags kommen oder in Hamburg ja auch sonntags nur selten, dann ist natürlich das vom Tag her flexibel, das ist klar. Also schauen wir uns einfach mal den Ablauf an, dann kommen ja vielleicht auch noch weitere Fragen. Ne? Also Ablauf, das ist Punkt C eines Glory House Treffens. Die Idee ist, dass das Ganze 14-tägig stattfindet. Die Idee ist außerdem, dass hier einfach im Stuttgarter Zentrum das dienstags stattfindet, das heißt 14-tägig anstatt Intensivabend. Wir müssen ja sowieso, es wird ja sowieso eine gewisse Umstellung geben, in dem Moment, wo wir mit der Bibelschule beginnen, mit der Glory Life Schule, da haben wir immer Donnerstag Schule des übernatürlichen Lebens, das heißt die Revolution Night fällt ja im Prinzip weg. Ja, die donnerstags jedenfalls. Das heißt, wir müssen dann schauen, das hängt jetzt auch, das habe ich noch nicht endgültig klar, das hängt auch davon ab, wie die Resonanz ist jetzt auch, wie schnell sich Glory-Häuser bilden oder wie schnell Leute sagen, da und dann starten wir und so weiter, müssen wir dann irgendwann eine Umstellung machen in unserem ganzen Programm. Also Was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, ist, dass man sagt, man macht 14-tägig Dienstag Glory Life Häuser und 14-tägig Dienstag wieder einen Erweckungsabend, Revolution Night, damit die Leute auch nochmal Erweckungsabend haben, ne, zum Beispiel. Das würde dann den Intensivabend wegfallen lassen. Okay, das müsste man schauen. Ne. Man könnte auch theoretisch sagen, man macht einmal im Monat Revolution Night, einmal im Monat Intensivabend, wie auch immer. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ne. Das habe ich noch nicht jetzt endgültig. Aber einfach mal nur von der Vorstellung, damit du mal weißt, weil jetzt geht es erstmal so um die Vorphase. Ich möchte einfach, dass nach dem Abend sozusagen, dass der Heilige Geist zu jedem spricht, der dazu bestimmt ist, ein Glory House zu machen, dass wir dann sehen, okay, der und der wird es machen und da wird es welche geben und dann könnten wir starten. Und dass wir dann einen gemeinsamen Beginn irgendwann setzen und bis zu dem Zeitpunkt wissen wir dann auch, wie wir das vom sonstigen Plan hier bei Glory Life machen. Das wird sich dann rauskristallisieren. Aber einfach mal nur für euch, damit ihr mal wisst, womit ihr das zu tun habt, halt, wäre die Vision, die 14-tägig dienstags, nicht unbedingt ein zusätzlicher Termin jetzt, zusätzlich zum Intensivabend, sondern es wäre dann beispielsweise anstatt, ne, 14-tägig dienstags, Dauer wäre 19.30 Uhr bis maximal 21.30 Uhr und zwar inklusive Gemeinschaft. Das heißt, ich würde schon da Wert drauf legen, deswegen habe ich auch nachher den Ablauf ziemlich klar strukturiert, was die zeitlichen Dinge angeht, weil die Gefahr ist immer die, ich habe es auch bei uns beim Intensivamt gemerkt, mit der Zeit wirst du einfach dann immer, gerade in so kleineren Gruppen, dann erzählt der noch und er erzählt der noch und dann wird es immer später und immer später und die Leute müssen aber am nächsten Tag arbeiten und irgendwann sagen sie, das kann ich jetzt nicht mehr machen, zweimal die Woche oder so, so lange immer in der Gemeinde sein, das geht irgendwann nicht mehr und deswegen würde ich einfach wirklich das unbedingt beschränken, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr und zwar inklusive der Zeit der Gemeinschaft hinterher. Also dass die eigentliche Gruppe eigentlich 21.10 Uhr beendet ist und danach hat man noch Gemeinschaft mit gemeinsamem Essen und so weiter. Ja. Und klar, natürlich, wer da noch 5 Minuten länger bleiben will, 10 Minuten wird nicht rausgeworfen, aber dass einfach klar ist, okay, im Prinzip ab 21.30 Uhr können die Leute ohne weiteres nach Hause gehen. Ja. Also, Ablauf wäre kurzes Anfangsgebet, du als Leiter eröffnest die Sache mit dem Gebet, einfach um die geistliche Atmosphäre zu klären und vorzubereiten, alle Geister zu binden, die noch im Raum sind oder was auch immer. Die Herrlichkeit Gottes, nee, nicht nur Geister binden, sondern vor allen Dingen die Herrlichkeit Gottes freisetzen. Also wir sind ja himmelsorientiert, nicht geisterorientiert. Also die Herrlichkeit Gottes freisetzen, die Atmosphäre freisetzen. Ja. Und dann geht es direkt weiter mit dem Lobpreis. 20 Minuten etwa, also auch nicht so ewig lange Lobpreiszeit. Man muss ja davon ausgehen, das Ganze soll ja evangelistisch sein. Das heißt, die Leute kennen ja noch nicht jetzt unbedingt das Surfen in der Herrlichkeit und im Geist und all das. Ne? Das heißt, es muss ja gewisse Begrenzung sein. Dann natürlich versucht man schon, in der Herrlichkeit dann auch zu fließen, so wie das möglich ist, Worte der Erkenntnis weiterzugeben, eventuell prophetische Worte. Alles in allem Lobpreiszeit plus fließen, prophetische Worte und so weiter. Alles in allem maximal 30 Minuten. Ja. Ja? Ja. Da brauchen wir aber die Texte, dass die Leute mitsingen. Genau. Das ist richtig, genau. Die kriegt er dann. Also die Frage war, für die, die jetzt zuhören, die Frage war nach den Liedtexten, die kriegt er dann, die könnte er kopieren, ne? Sodass die Leute die Texte dann auch haben. Ne? So wie man es ja teilweise im Intensivabend machen, dann legt man es ja teilweise auf den Boden, sodass immer 3 Leute sehen können und so. Ne? Das mit ihnen in die Hand nehmen ist immer so eine Sache, weil dann sind die Leute dann immer so. Ne? Aber ja, da findet man eine Lösung, ja. Ja klar, also wir haben ja, die wenigsten von uns werden jetzt einen Beamer im Wohnzimmer haben. Aber wer es hat, gell? Overhead. Ihr habt jetzt einen Beamer. Ah ja. Ah ja, super, also. Also, die technischen Möglichkeiten nutzen. Ne? Genau. Also das ist eben ja im modernen Zeitalter der Technik ist das tatsächlich alles nicht mehr so das Problem. Die Qualität von CDs sind so gut, dass man das machen kann. Du hast alle Möglichkeiten, das zu steuern. Du hast ja die Texte kannst du über den Fernseher hinwerfen und so. Also da findet man Lösungen. Ne? Dann eben nach 30 Minuten, wer dann der Leiter übernimmt nochmal im Gebet und begrüßt die Versammelten, insbesondere natürlich die Neuen, das ist eigentlich wie im Gottesdienst, die Neuen werden besonders begrüßt, kriegen dann auch so ein Geschenk, das würdet ihr dann bekommen, ne? Kriegen ein Geschenk, so wie hier im Gottesdienst. Sie werden begrüßt im Namen Jesus und auch im Namen des Pastors. Das ist auch ein wundert dich vielleicht vom Element her, aber es ist einfach auch, um diese Einheit deutlich zu machen, um von Anfang an den Leuten deutlich zu machen, wir sind ja nicht irgendeine losgelöste Gruppe, sondern wir sind praktisch da angeschlossen. Selbst wenn die mich noch gar nicht kennen oder noch gar nicht hier waren, aber sie einfach wissen, aha, die sind hier sozusagen im Namen von dem Pastor auch unterwegs. Also im Namen Jesus natürlich zuerst, aber zweitens dann im Namen des Pastors. Ja. Dann ist, was immer gut ist, eben um diese Vision, die ich oben aufgeschrieben habe, einfach tiefer sinken zu lassen, ist immer gut. Das sind ja nur zwei Sätze, oder ist ja nur ein Satz eigentlich, die Vision von Glory Life. Diese Vision kurz zu zitieren oder zu erwähnen, um einfach den Leuten einen Anhaltspunkt zu geben, zu sagen, ja, dafür stehen wir als Glory Life. Ja? Das ist nicht als in irgendeiner Form Gegnerschaft zu anderen, die andere Visionen haben, sondern aber einfach klar zu machen, wir stehen dafür. Ja. Es gibt auch geistliche klaren Rahmen. Du wirst es merken, wenn du da fließt, wenn du unter dieser Vision und in dieser Vision fließt, wirst du merken, all diese Dinge werden dir geistlich das sehr viel einfacher machen. Weil du nämlich dadurch automatisch, du sprichst es aus und automatisch trittst du in die geistliche Verbindung ein und das wird dir Vollmacht geben im Umgang wiederum mit der Atmosphäre und auch mit den Menschen. Ja. Okay, dann Lektion des Tages, in allen Glory Life Häusern die gleiche, die wird gelehrt, das ist dann auch mit einem Arbeitsblatt wieder, unter Umständen jedenfalls, ne, zum Ausfüllen für die Teilnehmer, 20 bis 25 Minuten, also keine stundenlange Predigt, sondern 20 bis 25 Minuten Lektion. Im Prinzip, wir haben ja hier schon einige Lektionen gemacht, einige von den Lektionen wirst du sicher dann da wiederfinden, ja, die dann eben zur gegebenen Zeit kommen, Befreiung, Sündenbekenntnis, was auch immer, solche Dinge werden dann halt gelehrt. Ne? Aber immer nur in solchen Häppchen, dass es eben in 20 bis 25 Minuten zu schaffen ist, wenn man sich nicht verzettelt. Ja. Und dann nach der Lektion Gelegenheit zur Bekehrung, das heißt natürlich nur wenn definitiv, wenn du weißt, dass neue Leute da sind, ist klar, wenn du weißt, okay, es ist heute kein neuer da, dann musst du auch nicht, das nicht unbedingt machen, aber wenn irgendwie du den Eindruck hast, dass Leute da sein könnten, die das brauchen, dann erläuterst du kurz den Erlösungsplan, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er die Fernen nahe holt oder wie auch immer, da gibt es ja verschiedene Dinge, die du sagen kannst, dass man von neuem geboren werden muss und so weiter. Und aufgrund dessen werden die Leute aufgerufen, eine Entscheidung zu treffen. Und dann wird ihnen die Hand aufgelegt und für sie gebetet, alles in etwa 10 Minuten. Und wenn das fertig ist, wird die Sammlung eingenommen. Vielleicht wird vorher schon angekündigt, dass nach der Sammlung dann noch gebetet wird für die Kranken. Dann wird die Sammlung eingenommen. Es wird kurz erwähnt, so wie im Gottesdienst auch, die Verheißungen, der Segen fürs Geben. Das ist auch wichtig, das baut der Bewusstsein auch bei den Leuten, dass es einfach reingeht, jawohl, wer gibt, dem wird gegeben werden. Und wer sparsam sät, wird sparsam ernten, wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Einfach die ganzen Verheißungen der Bibel, wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten und so weiter. Diese ganzen Verheißungen für das Geben und das Säen, nicht, dass man an einem Abend alle Verheißungen erwähnt, aber immer jeden Abend halt mal eine andere, um einfach dieses Thema Geben bei den Leuten reinzubringen. 5 Minuten. Ne? Und dann Angebot, Gebet für Kranke, Gebundene, Erleben der übernatürlichen Kraft Gottes, Zeichen und Wunder. Das heißt immer, wichtig ist, unsere Grundelemente sind immer Proklamation, Demonstration, Transformation. Ne? Das heißt, auch in den Glory-Häusern soll es so sein, dass wirklich die Kraft Gottes fließen kann. Ne? Das ist deine Aufgabe ist es, die Hände auf die Kranken zu legen und Gottes Aufgabe ist es, sie zu heilen. Ja, somit hast du den leichteren Teil der Welt. Oder den Dämonen zu gebieten und sie fahren aus. Das heißt, du machst einen Aufruf, kurz, wer braucht alles Heilung, vielleicht auch mit Worten der Erkenntnis verbunden, je nachdem, so wie der Heilige Geist dich führt. Aber du ermöglichst einfach die Zeit für Gebet. Dadurch, dass es so klar strukturiert ist, stellst du sicher, dass das Ganze nicht ausufert. Normalerweise in klassischen Hauskreisen ist es dann so, du sagst, so, wer hat jetzt alles ein Problem? Und dann erzählt erstmal die Schwester Erna ihr Problem und dann der Bruder, was weiß ich was seins. Und dann hat man am Schluss noch, hat man 30 Minuten Probleme erzählt und hat noch 2 Minuten Zeit, um zu beten. Und in dem Moment, wo du das einfach als einen klaren Aufruf machst und sagst, so, jetzt sind wir hier bereit, und vielleicht einfach dann auch im Hintergrund nochmal Musik laufen lässt, ja, die geistliche Musik, die im Hintergrund läuft, und einfach sagst, so, jetzt sind wir bereit, jetzt legen wir den Kranken die Hände auf, und wenn du irgendeine Befreiung brauchst oder Krankheit dich quält, dann komm jetzt nach vorne und lass dir die Hand auflegen. Und dann ist es jetzt die Zeit und dann wird so gebetet, wie hier auch im Heilungsteam gebetet wird, kurz und knackig, ja, und nicht jetzt ausuferndes Seelsorgegespräch oder so irgendwas. Ja. Da kannst du dann sagen, okay, nachher haben wir noch ein bisschen Gemeinschaft, können wir noch reden, aber jetzt wird einfach gebetet. Ja. Also ihr merkt, was ich immer ein bisschen betone ist, das Ganze soll auf dem Punkt sein, ja? Weil das verhindert auch diese Klönerei, ne? Diese seelisch-menschliche Klönerei, ne? Weil das ist eben einfach bei klassischen Hauskreisen oft ein Problem halt, ne? Und das macht es dann für alle irgendwann unbefriedigend und irgendwann weiß man gar nicht mehr, warum man eigentlich noch zusammenkommt. Ja, ist so. Ja, immer wieder die gleichen Geschichten vom Bruder sowieso zu hören, ne? Das hat man irgendwann keine Lust mehr, ne? Und für dieses Heilungsgebet, das heißt dann auch nicht, dass der Leiter für alle Kranken betet, sondern du schaust natürlich, okay, wer ist schon da, der eventuell schon in der Schule war oder überhaupt einfach schon ein bisschen länger dabei ist, der auch mitbeten kann, sodass es von mehreren gemacht wird, also nicht nur der Leiter. Sinnvoll ist natürlich auch, dass es mit der Zeit auch einen Stellvertreter gibt bei den Gloryhäusern und der natürlich dann sowieso auch, ne? Das heißt, das ist wie das Heilungsteam, das sich aufbaut sozusagen, was weiß ich, nur halt nicht so viel, das reicht ja dann 3 Leute oder so, die für Kranke beten, ne? Und zack, und dann wird für jeden gebetet. Und das Ganze dauert 10 bis 15 Minuten. Und dann kann es Zeugnisse sofort geben, wenn einfach jemand was erlebt hat, gibt er sofort Zeugnis. Auch wenn er beim letzten Mal was erlebt hat, kann er natürlich Zeugnis geben, weil manche Sachen sind ja so, dass sie erst im Laufe der Zeit sich manifestieren. Aber auch die Zeugniszeit soll nicht ausufern, sondern auch da insgesamt maximal 10 Minuten, inklusive Einladung für die nächste Veranstaltung. Ja? Das kommt dann gleich nach den Zeugnissen, Einladung für die nächste Veranstaltung in der Gemeinde, sowie nächstes Glory House Treffen. Motivation, auch Freunde, Verwandte und Bekannte mitzubringen und Schlusssegen. Ja? Also sozusagen Beendigung des rein geistlichen Teils, ne? Insgesamt 10 Minuten und dann zum Schluss Gemeinschaft mit mitgebrachten Snacks, 20 Minuten. Während der Zeit der Gemeinschaft können dann noch die Daten von Neubekehrten aufgenommen werden für die Nacharbeit, wenn das vorher noch nicht passiert ist. Insgesamt also maximal 120 Minuten. Okay, das war jetzt also in aller Kürze der Durchlauf. Habt ihr zum Ablauf noch eine Frage? Valerie? Also wir hatten uns das gestern durchgelesen vom Ablauf und wir wussten nicht, wie viel Zeit du für die Lektion, also was die Lektion eigentlich, wie lange die dauert, weil wir dachten, wenn die Leute da noch viele Fragen dazu haben, ob dann nicht 20 bis 25 Minuten zu knapp sind. Nee. Sondern bei der Lektion geht es nicht um Fragen. Also sagen wir mal, das Programm ist ziemlich straff. Das heißt, da geht's, das ist eben nicht wie ein, so ist eben kein Schwätzkreis, sondern die Lektion ist, du lehrst es und am Ende wird gebetet, ne? Gelegenheit zur Bekehrung, du machst am Ende ein Schlussgebet, das steht dann in der Lektion drin, jetzt beten wir gemeinsam. Also ich, wenn du über Befreiung gelehrt hast, sagst so, und jetzt Heiliger Geist, zeig jedem, wo er Befreiung braucht und dann sagst du gleich so, und jeder, der Befreiung braucht, stellt sich hin und dann wird für die Leute gebetet. Ne? Also es geht nicht darum, dass dann zig Fragen gestellt werden unbedingt. Ne? Sie können ja, aber in der Zeit der Gemeinschaft können natürlich Fragen gestellt werden. Aber das ufert sonst aus, gerade wenn du Leute hast, die noch gar nicht gläubig sind und so weiter. Ne? Das ufert aus. Ja, haben sie, aber ich glaube, dass der Heilige Geist sie ihn beantwortet, verstehst? Viele Fragen werden vom Heiligen Geist beantwortet und nicht unbedingt indem er ausführlich drüber redet. Wichtig ist, dass die Leute erstmal das hören. Ist ja hier wie in der Predigt auch, nach einer Predigt können die Leute auch nicht Fragen stellen. Im Gottesdienst. Genau, es soll eigentlich wie im Gottesdienst sein, verstehst? Ja, können wir ja auch sagen, ja gut, die Leute haben jetzt viele Fragen, ich habe jetzt was gepredigt, gibt es noch Fragen, ne? Aber wie ich davon ausgehe, dass durch die Predigt und das abschließende Gebet und den Dienst, den man den Leuten hat, dass eigentlich alle Fragen beantwortet werden, so gehe ich auch davon aus, wenn du die Lektion stringent lehrst, dass dadurch auch alle Fragen beantwortet werden. Okay, aber wir haben an den Kreis gedacht. Mhm. Nee, das ist kein Glory House hier. Yeah. Das ist ein Mentoring-Treffen, das ist was anderes. Hier haben wir es mit, und das ist dann eben die nächste Stufe. Ein Glory House Leiter und ein Mentor sind zwei verschiedene Dinge. Ein Mentor tut mehr in einer interaktiven Weise mit den Leuten. Ja, so wie wir jetzt hier. Aber ein Glory House ist ja sehr stark evangelistisch und reinziehendes Haus auf einer geistlich noch niedrigeren Ebene, sage ich mal. Ja. Und da ist es nicht unbedingt angezeigt, interaktiv die Sache groß zu machen, weil sonst hast du nur Probleme. Ne? Und dann hast du tatsächlich wieder den klassischen Hauskreis, vor dem wir ja alle uns fürchten. Wir fürchten uns nicht in diesem Fall. Wir glauben, wir gehen vorwärts, nie mehr zurück. Genau, ja. Okay, genau, also ich kann mich ja jetzt nicht vor so einem Hauskreis fürchten, weil das kenne ich ja jetzt nicht. Ja, aber aber ich habe jetzt, ja, jetzt nur gedacht, wenn dann so Nichtbekehrte kommen, dann heißt es schon doch auch, dass wir dann da aber ganz klar halt auf Jesus und dass wir da jetzt auch nicht da so Spirenzchen machen und warten und tun und auch, sondern dass es ganz klar wirklich darum geht, dass die so schnell wie möglich sich bekehren im Grunde. Das wird jedes Mal ein Aufruf gemacht. Ja, aber auch, ja, das ist ja. Ja, absolut. Nee, also die Sache ist die, das ist eine klare Verlängerung des Gottesdienstes. Das heißt, es wird ein Angebot gemacht des Wortes Gottes und der Kraft Gottes. Und diejenigen, die hungrig sind, werden relativ schnell einschlagen, genauso wie hier im Gottesdienst. Ne? Und die, die noch nicht so hungrig sind, die müssen vielleicht erst noch mal eine Runde irgendwie für sich machen. Ne? Aber das Glory House ist jetzt nicht ein Ort, wo man, es gab mal, früher gab es mal so eine Lehre, also es, so hat man so eine Skala gemacht, hat gesagt, ja, es gibt Leute, die stehen bei, also 0 war die Bekehrung praktisch und plus 10 war extrem reifer Christ und minus 10 war ganz weit weg von Gott. Ne? Und dann hat man gesagt, ja gut, es macht auch Sinn, einen Dienst zu machen, wo zum Beispiel Leute von minus 10 zu minus 6 gebracht werden. Das heißt, die bekehren sich noch nicht, aber sie sind näher zu Gott gezogen worden. Und solche Angebote haben sicher auch ihre Berechtigung, aber das ist nicht ein Glory House. Sondern das Glory House ist Leute von minus 10, minus 2, minus 1, was auch immer, über 0 in den Plusbereich zu führen. Ja. Und zwar zielgerichtet. Ja. Weil all das sind eben sonst, das sind alles Dinge, die dann irgendwann zur Stagnation führen. Wenn du immer auf den Langsamsten wartest, sozusagen, dann hast du irgendwann mal die ganze Gruppe stagnierend. Ja. Und deswegen eben auch dieses stringente Programm sozusagen, das müssen die Leute natürlich wollen, das ist klar, wenn sie sagen, ja, nee, das will ich nicht. Aber deswegen, wir setzen auf die Kraft Gottes. Ne? Wenn das merkst du ja auch in dem Ding, wenn sie erleben, dass sie gesund werden, wenn du für sie betest, vielleicht sagen sie am Anfang, oh, das ist aber strikt hier oder so, darf man hier jetzt nicht einfach dazwischen schwätzen oder so. Ne? Aber ja, das kann schon sein, wenn die Leute aus der Welt kommen, natürlich, klar. Aber wenn sie mal die Kraft Gottes erlebt haben und gemerkt haben, wow, da ist ja Power und jetzt bin ich geheilt worden, jetzt bin ich befreit worden, dann sagen sie, oh hoppla, da ist vielleicht doch was dahinter, was ich eigentlich brauche. Und dann werden sie bereit sein, sich darauf einzulassen, auch auf das Schema, das vorgegeben ist. Natürlich wirst du da am Anfang, gerade bei Ungläubigen, viele, alle möglichen Geister der Rebellion und der Unabhängigkeit und was weiß ich was und des Besserwissens und so haben. Und genau deswegen hilft dir dieses stringente Programm, wo du weißt, da muss ich durch, sodass diese Geister gar nicht erst reinkommen. Ne? Dass wir die ganz klare Ausrichtung haben. Genau. So ist es. Und wo du einfach auch weißt, okay, jetzt habe ich, was weiß ich, jetzt habe ich 20 Minuten gelehrt, jetzt muss ich langsam auf den Punkt kommen und jetzt kann ich nicht nur 5 Zwischenfragen oder so. Das geht halt nicht. Ne? Sondern, und das sehen dann auch die Leute. Ne? Und je mehr sie dabei sind natürlich, wissen sie es auch irgendwann zu schätzen. Aber es kann natürlich sein, dass sie am Anfang damit noch nicht so viel anfangen können. Aber wenn sie die Kraft Gottes erleben, dann sind sie bereit aufzunehmen. Und deswegen setzt man wirklich darauf, eigentlich ist das Glory House ein Ort, in dem die Leute in deinem Umfeld die Kraft Gottes erleben. Darum geht's. Es geht nicht in erster Linie um einen Ort, wo Leute, die einsam sind, sich zusammenfinden, um jemanden zu haben, mit dem sie reden können. Sondern es geht, obwohl das natürlich da auch dann ist, es ist ja auch Gemeinschaft. Hinterher, man hat ja dann 20 Minuten Gemeinschaft, kann reden, kann sich verabreden, kann Beziehungen knüpfen und so weiter. Ist ja alles okay, wir sind ja nicht gegen Beziehungen oder gegen Gemeinschaft. Aber das Ganze hat eine geistlich klare Zielrichtung. Ne? Das heißt, die Leute, die da auf die Dauer hinkommen, die wollen wachsen. Ne? Du hast dann Leute, die wachsen wollen und nicht Leute, die bremsen wollen oder noch nicht recht wissen oder wie auch immer auf die Dauer. Am Anfang werden sie sicher noch nicht recht wissen, aber mit der Zeit. Und deswegen eben, wir setzen auf die Kraft Gottes. Es sind Orte, an denen die Leute die Kraft Gottes erfahren, wo sie mit der Herrlichkeit konfrontiert werden. Weil das ist ja unsere Vision. Wir wollen ja den Menschen die Herrlichkeit Gottes nahe bringen und dadurch sie zur Bekehrung zu Jesus führen. Da gibt es ja auch viele andere Ansätze im Leib Christi. Manche sagen, ja, du musst mit den Leuten einfach nur essen und reden und dann werden sie sich auch irgendwann bekehren. Okay, wenn es bei denen so funktioniert, super, ist aber nicht unsere Vision. Ja, weil wir haben den Auftrag, die Kraft Gottes dieser Generation zu bringen und die Herrlichkeit Gottes zu demonstrieren. Und deswegen ist das auch der Inhalt. Und deswegen setzen wir auch da drauf. Und alle, die darauf anspringen, werden gezogen werden. Und alle, die darauf vielleicht momentan noch nicht anspringen, okay, die lernen es vielleicht dann später. Also mich würde jetzt nur interessieren mit den Arbeitsblättern, ob wir da jedes Mal solche Arbeitsblätter ausfüllen und kann das jeder ausfüllen, auch die, die neu sind und sich noch gar nicht auskennen, also was für ein Thema ist das oder lehrt da der Leiter über ein bestimmtes Thema, was du vorgibst? Also aber nicht beides, oder? Entweder oder. Und die zweite Frage wäre eben noch, weil das ja jetzt eigentlich eine ganz neue Sache ist, ob wir als Leiter dann auch ab und zu uns treffen, dass man da drüber ja, einfach neue Inputs kriegt oder auch Fragen stellen kann oder so. Also wir machen ja auf jeden Fall diese Mentoring, das zur letzten Frage als erstes, wir machen ja auf jeden Fall diese Mentoring-Treffen weiter. Ne? Wir müssen dann noch schauen, wie wir das terminlich machen und in welchem Abstand und so weiter. Aber auf jeden Fall machen wir die weiter. Ne? Das heißt, und irgendwann wird es dann auch so sein, wenn man, irgendwann wird man nochmal differenzieren zwischen Mentoren und Glory Life Häuserleitern. Ne? Und für die wird es dann nochmal extra Treffen geben und somit natürlich wirst du weiter geschult, das ist klar. Brauchst du unbedingt, ne? Muss ja weiter wachsen. Ne? Und zum anderen Thema Lektion, du lehrst die Lektion, die vorgegeben wird, genau. Ob das jetzt immer jedes Mal mit einem Arbeitsblatt wird, wo die dann auch was ausfüllen können, das weiß ich noch nicht so genau. Ne? Aber das kann durchaus sein, wenn das was ist, ist es ja, hast du ja gesehen, was ich da gemacht habe, das ist ja relativ einfach. Ne? Aus der Lehre heraus ergibt sich ja schon, was man da einfüllen muss. Ne? Und dann sagst du ja als Leiter, okay, was kommt da rein? Und dann werden schon die Ersten sagen, okay, da kommt wahrscheinlich das rein und dann wird es halt gemeinsam ausgefüllt. Ne? So wie hier dann im Prinzip. Ob das jetzt immer so mit Arbeitsblatt ist, das weiß ich noch nicht genau. Das muss ich mir nur zeigen lassen, auch dann von Gott, wie es am sinnvollsten ist. Ne? Es kann auch mal vielleicht variieren, dass man mal mit Arbeitsblatt macht, mal ohne Arbeitsblatt, je nachdem. Ne? Ja? Ja, ich habe noch eine Frage zu dem Thema Sammlung. Jetzt habe ich alles erklärt, was Sammlung bedeutet, was der Sinn und Zweck ist. Und jetzt wird gesammelt. Jetzt kriege ich da 1.000 Euro. Und genau. Wie handhaben wir das jetzt? Gute Frage, ja. Sehr gute Frage. Das werden wir so machen, dass wir spezielle Umschläge machen. Das werden wir dann noch im Büro werden wir es irgendwann organisieren. Astrid, ne, ist dafür, denke ich, dann zuständig, das irgendwie zu gucken, dass es gemacht wird. Dass wir Umschläge haben, die speziell für die Glory House Leiter sind, ne? Wo du dann genau wie auch hier im Gottesdienst die Ordner ja einen Zettel ausfüllen, das unterschreiben, wie viel gegeben worden ist, ne? Das ausfüllst, das machst du nach dem Abend natürlich, ne? Die Sammlung in den Umschlag reintust und dann ist praktisch auf dem Umschlag schon Glory Life Haus aufgedruckt. Du musst bloß noch das Datum und deinen Namen praktisch, also welches Glory Haus das ist, welches Datum das ist, eintragen und das tust du dann einfach am nächsten Sonntag in den Sammlungseimer rein. Oder am nächsten Donnerstag, wenn du halt das nächste Mal da bist. Ja, wenn es Dienstag ist, kannst du donnerstags reintun. So, und das ist der Sinn der Sache. Ne? Und zwar auch wird es dann so sein, zumindest wenn es möglich ist und du schon jemand hast, auch der zuverlässig ist bei dir in der Gruppe, ist es sinnvoll, das auch zweimal unterschreiben zu lassen, so wie bei uns auch die Ordner das immer zweimal unterschreiben. Weil dann bist du auf der sicheren Seite und dann kann dir niemand vorwerfen, ich habe das Geld für mich behalten, für Festsport und so. Ne? Ich meine, so macht ihr es ja momentan auch, Milada, oder? Ja, wir machen das, aber ich gebe das dann immer irgendjemand. Wenn ich es in die Sammlung geben kann, das wäre mir viel lieber. Ja, im Umschlag. Machen wir es. So werden wir das machen. Ach so, ja, klar. Ja, also das wird auf jeden Fall spätestens, wenn wir mehrere Glory-Häuser haben, wird das nicht funktionieren, weil das einfach viel zu viel Aufwand ist. Sondern einfach, wir machen einen Standardumschlag, da steht einfach drauf Glory House und unten musst du nur noch eintragen Leiter, Name und dann Datum, Datum und dann ist drinnen ist der Umschlag zu und drinnen hast du das Geld plus den Zettel, wo ausgefüllt ist, muss man ja dann immer ausfüllen, was weiß ich, 5 Scheine a 100 Euro, 10 Scheine a 200 Euro und so weiter. Und ich spreche jetzt mal im Glauben. Und das muss man dann ausfüllen und zusammenzählen und dann gibt es die Summe. Daniel. Wann geht's los? Wann du bereit bist. Das hängt jetzt von euch ab. Eben, wie gesagt, wir werden jetzt gleich einfach noch zusammen beten und den Heiligen Geist einladen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist einfach zu Einzelnen sprechen wird, sei es heute Abend oder die nächsten Tage. Und könnt ihr einfach oder werdet ihr einfach auf mich zukommen, wenn der Heilige Geist zu euch gesprochen hat und mir einfach sagen, dass ihr bereit seid. Und dann schauen wir einfach, wenn genügend bereit sind, sodass wir einen Startschuss setzen können, weil wir müssen ja dann auch den Terminplan insgesamt von der Gemeinde umstellen. Das machen wir dann gemeinsam. Ne? Dass man dann auch Werbung dafür macht und so weiter. Genau. Ja, also ich denke mal, wir machen es vielleicht so, dass wir einen Standard-Flyer vielleicht entwickeln, Tobias. Ein Standard-Flyer für Gloryhäuser, wo du im Prinzip nur noch eigentlich deinen Ort und Namen und also den Ort, wo das Gloryhaus stattfindet, eintragen musst im Wesentlichen und wo dann einfach gedruckt werden können oder kopiert werden können, je nachdem, wie viel man braucht. Na, manchmal lohnt es sich noch nicht unbedingt, das zu drucken, sondern lohnt sich vielleicht noch zu kopieren, je nachdem, sodass jeder dann auch da mit Flyern einladen kann. Ne? Solche wie die Basic-Flyer in der Größe, dass man es gut einstecken kann. Ja, genau. In der Größe. Genau an das denke ich. Also nicht DIN A5 oder so, sondern so. Ja, genau, so wie die Basics-Flyer. Genau, so. Ja. Genau. Gut. Arm, du hattest noch eine Frage? Ja. Die Tanja hatte gefragt oder gesagt, wie das ablaufen soll oder wenn Leute da sind, die Fragen haben oder die unsere Erfahrung ist, so jetzt mit unserem Kreis und auch, ich habe daran gedacht, wie das in meinem Leben abgelaufen ist. Es ist total wichtig, dass man einen Zug drauf hat. Also gerade, was du jetzt alles gesagt hast, dass man möglichst schnell, also jetzt ohne Druck natürlich, ohne jeden Druck, aber klar einen Zug drauf haben, auf Jesus hin. Ja. Ohne Jesus wird sich im Leben von den Personen nichts verändern. Man kann irgendwie betütteln, ganze Menge und Ratschläge geben, aber tatsächlich ändern, entscheidend an der richtigen Stelle, die Leute freisetzen, dadurch wird sich's nicht. Und je mehr Zug wir haben, auch im Geist vorbereitet, dass man uns nicht, die Gefahr ist immer, dass man sich durch Fragen, durch sehr schnell, die Geister haben unheimliche Talent, sage ich mal, die Zeit für sich zu nehmen. Und bis man das verstanden hat, also ich habe das jetzt in letzter Zeit ein bisschen so lernen müssen, dass das so ist und viel Zeit auch verschwendet dadurch. Und da muss man einfach für sich eine Klarheit finden und den richtig auch die Minuten, das klingt sehr vielleicht militärisch fast so vom Ablauf her, aber letztendlich sind wir im Kampf und es geht um was und wir müssen einfach die knappe Zeit, die wir haben, jeder hat die Zeit knapp und muss am nächsten Morgen wieder fit sein und so weiter. Und der andere Punkt eben auch, warum wir die Zeit so tackern, ist eben auch der, ist nicht nur, damit die Leute fit sind am nächsten Morgen, sondern eben um gerade eben, wie du sagtest, bestimmten Geistern den Zutritt zu verwehren. Weil in dem Moment, wo du einen zeitlichen Zug dahinter hast, also der Zug ist einerseits klar geistlich auf Jesus, wie du gesagt hast, aber andererseits auch klar ein zeitlicher Zug, wo du einfach deutlich machst, hey, bestimmte Sachen haben einfach gar keinen Raum von Anfang an. Und damit hast du bestimmte Geister schon gar nicht drin. Hier haben wir das Problem ja nicht, weil ihr seid ja schon relativ frei, alle. Ja. Das heißt, ja, ist das so. Deswegen habe ich auch bestimmte Leute für den Kreis nur ausgesucht, weil wenn ich jetzt hier alle möglichen Leute drin hätte, die würden das schmeißen mit dem, was sie reden, weil ich ja ständig die Möglichkeit gebe, Fragen zu stellen und zu interagieren und so weiter. Das heißt, wir hätten am Ende, wären wir alle nicht aufgebaut. Ne? Und das ist eben auch der entscheidende Punkt. Es ist nicht nur so, dass die Leute am nächsten Tag müde sind, sondern sie sind nämlich auch noch nicht auferbaut. Das kommt nämlich noch dazu. Ja, also sie sind sowohl, das ist das eine und das andere. Sie sind müde, aber sie sind auch nicht auferbaut, weil wenn sie alle möglichen Geister den ganzen Abend zugehört haben, ja, ja, das ist ja dann im Prinzip so. Du hörst ja dann irgendwelchen Geistern zu die ganze Zeit. Ne? Und dann baut dich das nicht aus. Deswegen ist das hier kein Vorbild für Glory House. Ne? Weil das ist kein evangelistisches Setting hier. Also vielleicht nochmal zum Schluss, bevor wir beten. Auf der Rückseite habe ich euch das ja aufgeschrieben. Wer ist qualifiziert für die Leitung eines Glory Houses? Das einfach nur in aller Kürze. Auch da natürlich bestimmte Voraussetzungen. Aber ich habe ja schon gesagt, die Latte ist nicht sehr hoch. Wer ist qualifiziert für die Leitung eines Glory Houses? Wer an den Jüngerschaftstreffen teilgenommen hat? Man könnte noch dazufügen, wenn jetzt in Zukunft mal welche dazukommen und dieses Jüngerschaftstreffen hätte sich vielleicht irgendwie geändert, dann könnten Sie sie auch anhören, natürlich auf CD oder MP3. Wer treu, zuverlässig und loyal ist, das ist Voraussetzung, weil sonst funktioniert es nicht, sonst ist dieser Fluss nicht gegeben. Loyal heißt einfach, ich stehe zur Leiterschaft, zur Vision, zum Fluss. Ja, ich mache nicht mein eigenes Ding, das heißt es letztendlich. Ne? Oder auch, ich verteidige auch das, wofür ich stehe. Ja, wenn jetzt irgendjemand sagt, no, your glory life, ihr seid doch alle Idioten und so, dann sage ich, dann sage ich nicht, oh ja, stimmt, das habe ich jetzt auch noch nie so bedacht oder so. Ne? Also das ist ein krasses Beispiel. Also so wie jemand in einer Firma ist jemand loyal, er steht für die Firma, er verteidigt die Firma, er macht nichts vorbei an der nächsten Leitungsebene und so weiter. Das heißt Loyalität, ne? Treu, zuverlässig, loyal. Dann eben, das ist im Prinzip fast auf der gleichen Ebene, wer sich geistlich im Fluss der Vision und der Lehre von Glory Life bewegt. Und dann, jetzt kommt so ein bisschen die Motivation, wer evangelistisch motiviert ist und einen Ort hat, wo die Gruppe stattfinden kann, muss aber nicht die eigene Wohnung sein. Das kann also auch zum Beispiel dein Arbeitsplatz sein, theoretisch. Ne? Kann ein Konferenzraum bei dir in der Arbeit sein. Das kann auch irgendwo draußen in der Welt sein, was weiß ich, in irgendeiner, wo auch immer du die Möglichkeit hast halt. Ne? Und das kann natürlich auch bei einer anderen Person sein, zu der du allerdings dann ein gewisses Vertrauen haben solltest, auch geistlich vom Hintergrund her. Also es sollte jetzt nicht im Haus einer Hexe stattfinden oder so. Obwohl auch das ein spezifischer Auftrag von Gott sein kann, wenn man weiß es ja nicht. Ne? Aber deswegen eben, es muss nicht die eigene Wohnung sein, sondern es sind der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Im Prinzip könntest du zum Beispiel sogar, wenn du, was weiß ich, nehmen wir mal jetzt an, du machst irgendeinen Sport als Beispiel im Freien, sage ich mal, was weiß ich, Volleyball oder so, und dann findest du ein paar Leute da in deiner Volleyballmannschaft, wo er sagt, okay, bevor wir zusammen Volleyball spielen, machen wir erstmal ein Glory House bei uns, hier auf dem Sportplatz im Sommer oder wie auch immer. Ne? Also jetzt mal ganz weit gedacht, ist hier in Deutschland ein bisschen selten möglich wahrscheinlich, aber es ist jetzt im Freien, ne? Also bei uns wird es mehr innen sein. Aber jetzt letztendlich, sage ich mal so, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es muss halt ein Raum sein, wo die Gruppe stattfinden kann. Also die 2 Stunden. Ja, gut, die Sache ist die, um all diese Dinge durchzuführen, all diese Elemente durchzuführen, brauchst du schon wahrscheinlich die Zeit. Also viel kürzer wirst du es nicht schaffen. Ne? Genau. Ja, also das war jetzt wirklich ein sehr weit hergegriffenes Beispiel, aber man kann das denkbar an verschiedenen Orten integrieren. Ne? Also wer evangelistisch motiviert ist, einen Ort hat, wo die Gruppe stattfinden kann, und wer die göttliche Fähigkeit hat, eine Gruppe durch den Ablauf eines Glory Life Houses zu leiten. Wobei ich eben, wie gesagt habe, dadurch, dass es vorgegeben ist, ist die Hürde jetzt nicht so hoch. Ne? Also ich glaube eigentlich, dass jeder Christ irgendwann ein Glory House Leiter sein kann. Weil jeder Christ eigentlich, wenn er weitergeht mit Jesus, dann ist er ein Vorbild für andere um ihn herum und kann die leiten. Und wenn er dann die entsprechende Lehre an der Hand hat, den Lobpreis an der Hand hat, dann weiß, dass diejenigen, die glauben, den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund, dann kann er ein Glory House leiten. Ja. Natürlich muss er charakterlich, er muss, wie gesagt, treu, zuverlässig, loyal sein und so weiter, muss im geistigen Fluss sein. Das heißt, natürlich braucht es eine gewisse Zeit, bis jemand es leiten kann. Ist schon klar, aber vom Grundsatz her ist die Hürde nicht so hoch. Ja. Wie ist es bei Ehepaaren? Bei Ehepaaren, wer leitet dann? Also ich meine, es kann ja nur einer leiten, oder? Ja. Wie ist es dann? Das muss dann das Ehepaar klären, ne? Ja. Nee, das ist wichtig. Ne? Es kann eben sein, dass der Mann mehr der Leiter ist und die Frau im Geistlichen die Unterstützerin. Es kann aber auch umgekehrt sein in bestimmten Fällen, dass die Frau die Leiterin ist und der Mann mehr der Unterstützer. Oder vielleicht sogar so, wenn jetzt der Mann noch überhaupt nicht so weit ist, vielleicht noch gar nicht richtig in die Gemeinde kommt oder so, dass einfach die Frau sowieso von vornherein allein leidet. Ne? Oder der Mann jetzt umgekehrt, wenn die Frau noch nicht so weit ist. Ne? Also da gibt es keine Vorschrift jetzt, wer es leiden muss. Ne? Einer muss es leiden. Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass bestimmte Elemente vom anderen Ehepartner geleitet werden, je nachdem halt, wie die Fähigkeiten sind. Ne? Es sind ja verschiedene Elemente. Also man könnte theoretisch auch sagen, okay, der eine macht die Lehre, der andere macht die Begrüßung und die Ansagen am Schluss als Beispiel. Sammlung und ist genau und ist noch beim Gebet für die Kranken mit dabei oder so. Ne? Also das kann man sich ja aufteilen. Ja? Okay. Dann letzter Punkt, wer die göttliche Fähigkeit hat, eine vorgegebene Lektion lebendig zu lehren, sowie für die Kranken und Gebundenen zu beten. Also vielleicht du. Halleluja. Gut, jetzt beten wir noch. Halleluja. Ja. Halleluja. Vater, ich danke dir. Danke dir von ganzem Herzen, Herr. Ich spüre einfach in meinem Geist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spüre irgendwie eine große Bestätigung in meinem Geist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich spüre irgendwie totale Freude. Ich spüre auch eine Leichtigkeit auf dem Ganzen. Ich empfinde keine Schwere oder Zähigkeit oder oh Hilfe, jetzt das auch noch oder so irgendwas. So. Und es ist ja auch, das muss ich auch nochmal dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder, der hier jetzt im Jüngerschaftskreis dabei ist, verpflichtet ist, jetzt ein Glory House zu machen. Das ist jetzt nicht so. Also du bist da völlig frei. Sondern wir werden einfach das Ganze starten, sobald genügend zusammen sind. Wir machen es wie bei der Taufe. Wenn sich genügend angemeldet haben, dann sagen wir den Zeitpunkt. Ja? Ganz einfach. Ja? Und ich erwarte einfach, dass der Heilige Geist zu denen spricht, die er jetzt zum jetzigen Zeitpunkt berufen hat. Und dann wird es richtig super starten. Das glaube ich. Und dann geht es in großer Leichtigkeit und in großer Freiheit und in großer Freude. Halleluja. Ja, ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir für diesen Abend, Herr. Ich danke dir für dein Reden, Heiliger Geist. Ich danke dir, Herr, dass du zwischen den Zeilen auch vieles geredet hast, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du zwischen den Zeilen auch zu jedem Einzelnen redest, geredet hast vielleicht, aber vielleicht auch noch redest oder auch in den nächsten Tagen oder Wochen redest, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du einfach wirklich herauskristallisierst, Herr, wer zum jetzigen Zeitpunkt mit so einem Glory House beginnen soll, an welchem Ort, wo und wie. Ich danke dir, Vater, dass sich einfach die Dinge finden werden, dass sich die Dinge herauskristallisieren werden, so wie du das möchtest. Und Heiliger Geist, ich setze einfach wirklich deine Liebe frei, Herr, über diesen ganzen Prozess auch. Herr, über dieser Multiplikation, Herr, ich setze deine Inspiration, deine Kraft frei über dem Ganzen, über der Vision, Herr. Danke, Vater, dass es deine Kraft ist, die es bewirkt, Herr. Deine Kraft ist, die die Menschen zieht. Deine Kraft ist, die Menschen berührt, Herr. Deine Kraft ist, Herr, die wirklich das Herrlichkeitsleben in unserem Umfeld multipliziert, Herr. Danke, Vater, dass es deine Kraft ist, Herr. Danke, dass wir nicht durch Heer und nicht durch menschliche Kraft solche Dinge tun, Herr, sondern durch deinen Geist, Herr. Halleluja. Und wir wissen, wenn wir in deinem Fluss sind, in diesem Fluss deiner Herrlichkeit, in diesem Fluss deiner Liebe, Herr, in diesem Glory-Life-Fluss, Herr, dann wissen wir, alles, was wir tun, wird funktionieren und es wird Frucht bringen, Herr. Und ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir, Heiliger Geist. Halleluja. Ich danke dir, Herr, dass du durch diese Vision wirklich zum einen Menschen die Möglichkeit gibst, anzudocken am Herrlichkeitsleben, zum anderen zu wachsen im Herrlichkeitsleben und zum dritten auch hervorzukommen als Leiter selber, Herr. Danke, Jesus, wirklich als Leiter hervorzukommen und zu wachsen auch in den Aufgaben, Herr, und in der Verantwortung, Herr. Danke dafür, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Dass du zu jedem Einzelnen sprichst, Herr, danke, Herr, durch deine Freude auch im Herzen, die aufsteigt, Herr, danke, dass du diese Motivation einfach reingibst. Und ich preise dich dafür, Herr. Und wir segnen jetzt schon die Menschen einfach, die in diese Glory-Häuser reinkommen werden, Herr. Ich danke dir wirklich für den Schrei, der wirklich in dieser Welt ist. Und ich danke dir für eine große Ernte auch durch die Glory-Häuser, Herr, dass die Menschen wirklich in dein Reich hineingezogen werden, dich erkennen, deine Herrlichkeit erkennen, frei werden von Geistern, frei werden von Ablehnung und allen möglichen Sachen und dich kennenlernen. Danke und gute Gemeinschaft und auch gute Familie kennenlernen. Ja, Halleluja. Komm. Danke, Vater. Ja, danke. Danke, danke, Heiliger Geist, dass du über all dem jetzt brütest, Herr. Wir haben jetzt viel gesprochen und viel gehört, Herr. Aber ich danke dir, Herr, dass du jetzt darüber brütest und dass du zu jedem Einzelnen von uns einfach persönlich das Seine redest, Herr. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. Wir haben die Vision ausgesprochen und dargelegt und jetzt geben wir sie dir wieder ab, Heiliger Geist, Herr, dass du sie lebendig machst, Herr. In jedem Einzelnen, in unserer Mitte, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass jetzt wirklich die Zeit der Multiplikation beginnt. Das sehe ich wirklich so stark. Ich sehe das im Geist wirklich, ich sehe, dass das Ganze ist ein Schlüssel wirklich auch für multiplikatives Wachstum tatsächlich. Ja. Und unabhängig davon ist es auch ein Schlüssel zu persönlichem Wachstum, weil manche werden noch ganz anders wachsen. Halleluja. Danke, Jesus. Es gibt keine, sage ich mal, es gibt keine Stagnation. Es gibt eigentlich keinen Grund mehr, dass irgendjemand in der Gemeinde sagen kann, ich bin irgendwie stagniert, weil er kann ja immer weitergehen. Er kann ein Hausleiter werden, er kann ein Mentor werden, er kann ein fünffältiger Diener werden, er kann auf Stufen gehen. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Ja. Halleluja. Hat jemand noch einen Eindruck gehabt jetzt spontan schon? Ja? Ihr habt so einen Aufschrei gehört und im geistlichen Raum so ein richtiger Aufschrei und das war der und seine Vasallen, die jetzt gemerkt haben, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt ist endlich, also jetzt ist die Zeit reif, also total reif für sowas und der Zug ist so stark, da kann nicht irgendwie was dagegen. Also wenn die Lok losfährt, dann braucht man nicht irgendwie mit dem PKW kommen und was dagegen unternehmen. Das geht einfach nicht. Und das ist jetzt klar geworden. Und deswegen der Aufschrei. Ja. Amen. Aufschrei des Teufels. Ja. Halleluja. Und gleichzeitig der Schrei der erlösten Söhne, der immer lauter wird. Halleluja. Ja. Und der offenbar werdenden Söhne. Yeah. Ja. Jetzt kommen wir und nehmen das Land ein. Halleluja. Deutschland, Österreich, Schweiz für die Herrlichkeit Gottes. Wir nehmen das Land ein. Halleluja. Amen. Amen. Amen.